Transparenz für die Ohren. Dankeschön. Dann begrüße ich alle hier zur Landesvorstandssitzung heute am 20. August 2015. Es ist 20.36 Uhr und anwesend sind der Masch, der Paki, der Ralf, der Daniel und der Wastel, meine Wenigkeit. Und wir gehen jetzt direkt ins Protokoll, in die TO. Und ich sage da mal, dass der Marc und der Thomas entschuldigt abwesend sind. Und vielleicht kommt Männchen noch später dazu. Zuallererst stelle ich fest, dass wir beschlussfähig sind. Und wir müssten dann mal unser letztes Protokoll vom 6.8. annehmen. Gibt es da irgendwelche Gegenrede zu? Das ist nicht der Fall, dann ist das Protokoll vom 6.8.2015 angenommen. Wir kommen zu den Tätigkeitsberichten. Der Paki schreibt, deswegen überspringe ich den kurz. Was ich gemacht habe, ich habe halt so das allgemeine Tagesgeschäft gemacht, Tickets bearbeitet, etliche Mails beantwortet, habe auch ein bisschen telefoniert. Und ich habe nun tatsächlich von allen nötigen Stellen Zugänge bekommen, also VPN-Bund und CM-Zugänge. Das heißt, wenn der Ralf mal irgendwann Pause braucht, dann kann ich auch einspringen. Dann habe ich am Wochenende die Freistadt Angst in Münster mitgemacht und da war auch im Vorfeld doch ein bisschen was zu tun. Wir mussten so ein paar Plakate vorbereiten und. Letzte Woche war ich bei der Sprechstunde. Wir haben uns ein bisschen im LAFO abgesprochen und zusammengesetzt, was am Wochenende besprochen werden soll mit der Fraktion. Und damit ich halt von dem Daniel so ein paar Aufgaben übernehmen kann, was Verwaltung anbetrifft, gab es auch noch ein bisschen Food zu erledigen. Und ansonsten habe ich mich ein wenig zurückgehalten in der letzten Woche. Der Thomas ist nicht da, dann springen wir zum Manfred. Manfred, bitteschön. Ja, ich habe eine Woche mit wenig Außendienst gehabt, in Anführungszeichen. Habe also das Übliche gemacht, Tickets, E-Mails, Telefonate geführt. Ich habe die Schiffstour in Witten weiter geplant oder vorangebracht. An der PM und Blogbeitrag zu den Bürgermeisterwahlen mitgearbeitet. Die LAFO-Fraktionsklausur gemeinsam, wie du oben schon angesprochen hast, im Ampel mitgeplant. Kollege F. Okay, vielen Dank. Daniel, du bist dran. Ich? Ach, das ist doch Ralf, der Ralf ist erst da. Doch, der Ralf ist da. Der Ralf ist dran. Jo, der Ralf ist da. Jo, das übliche Tagesgeschäft, Tickets, Mails, Telefon. Paar Gespräche gehabt, nicht öffentliche Mails geschrieben mit ein paar Leuten. Dann war ich am 13.8. bei Sprechstunde, war bei der Gen6-Sitzung am 18., ab am 19. nicht an der Fraktionsvorbereitungsrunde, Klausurvorbereitungsrunde teilgenommen, weil wir einen wichtigen Stammtischtermin hatten, dreht sich um Oberhausener Bürgermeisterwahlen und unter anderem Einkäufe für unseren Infostand. Und dazwischen bin ich immer noch mit Renovierungsarbeiten beschäftigt gewesen, bin seit Montag wieder am Arbeiten. Vielen Dank. Dann jetzt immer der Daniel. Jo, ich bin immer noch Sparflamme, habe einmal die LGS wieder besucht, auch Tagesgeschäft, Umlaufbeschlüsse und Mails, was ich immer so mache, Überweisungen. Dann habe ich den notleidenden echten KVs Geld überwiesen. Die sollten jetzt eigentlich wieder gut ausgestattet sein. Also für die, die es nicht mitgekriegt haben, das sind die ausstehenden Zahlungen für Parteienfinanzierung und anteiliger Mitbeiträge. Die sind jetzt alle auf dem Stand. Ja, und dann habe ich auch die Stammtische in Neustesdorf und Meerbusch besucht seitdem. Ja, vielen Dank. Dann springen wir jetzt zurück zum Paki. Der hat mittlerweile seinen Tätigkeitsbericht im Protokollfeld eingetragen. Paki, bitte. Ja, ich hatte irgendwie so eine Polgef-Sitzung mit Bruno Kramm vor knapp zwei Wochen. Dann gab es ein Piratencafé vom KV Düssel mit Werner Koch zu Besuch. Der lief in der Landesgeschäftsstelle und war sehr, sehr gut. Mit Grillen, mit sehr vielen Leuten, auch mit sehr vielen Nicht-Piraten. Und interessanten Diskussionen, vielen Nachfragen, vielen Dingen, die alles, was Beschlussverschlüsselung betrifft, auch geklärt werden konnten. Das war ein sehr tolle Veranstaltung, die wir unbedingt in ähnlicher Form wiederholen sollten. Ich habe die KMV des Rhein-Sieg-Kreises besucht letzten Sonntag. Ich war auf der Fraktionssitzung letzten Dienstag. Dann habe ich mich um die Datenschutzbestimmungen, Nutzungsbedingungen für das kommende Liquid Feedback gekümmert. Das mit der Bundes-IT auch so ein bisschen besprochen, also mit dem Boris. Und dann halt nebenher so das Übliche, ihr habt wahrscheinlich das Interview gelesen in der Aachener Zeitung, Pressearbeit, Webseite, diverse Blogposts, Koordination mit den Presseleuten, mit Jürgen und Vaku. Dann habe ich noch kurz die Geschichte mit dem DSB. Dann habe ich einen neuen Handy-Vertrag bzw. Prepaid abgeschlossen und dann hatten wir gestern Abend im Mumble noch eine Vorbesprechung für die Fraktions-LAFO-Klausur und natürlich dann halt so diese üblichen Sachen wie Tickets und Umlaufbeschlüsse. Das war's. Ja, vielen Dank. Dann scroll ich mal jetzt so langsam in dem Pad nach unten. Ich überspringe den Bereich. Achso, fürs Protokoll, der Marc, der auch wenn er da wäre, sein Amt ruht noch. Und den Bereich Statistik überspringe ich. Kommen wir zu den Terminen. Am 22.08. ist Landesvorstands- und Fraktionsklausur. Am 30.08. ist Tag der politischen Arbeit. Da gibt es auch einen Link zu im Protokollpad. Am 3.09. ist ein Aktionstag Pflege am Boden, Demo in Düsseldorf, direkt vom Landtag, soweit ich weiß. Und möchte ich euch doch alle einladen, dass ihr, falls ihr die Möglichkeit habt, nach Düsseldorf zu kommen, dort daran teilnimmt. Jetzt ist noch gerade nachgetragen worden, dass am 29.08. eine Schiffstour in Witten stattfindet. Ich glaube, da geht es auch um den Bürgermeisterwahlkampf. Und wir kommen zum ersten Punkt der heutigen Sitzung, abseits der Standards. Infos der Fraktion. Haben wir jemanden aus der Fraktion im Zuhörerraum? Ah, die Moni ist schon sprechen. Moni, bitteschön. Ich wollte eigentlich noch was zu den Terminen fragen. Ich war jetzt eigentlich deshalb hier hochgekommen. Ja, dann frag doch bitte. Es geht einmal, dass gerade gesagt wurde, es hätte eine Besprechung zu der Klausurtagung übermorgen gegeben. Da habe ich keine Infos drüber. Da hätte ich gerne gewusst, ob das für uns irgendwie, weil wir das ja irgendwie gemeinsam machen wollen, ob das für uns relevant ist. Also ob es da gibt, die wir halt in Ordnung mit einbeziehen sollten, die Planung der Fraktion. Also wir haben uns einfach nur ausgetauscht im Vorstand, was wir thematisieren wollen und einfach so ein bisschen vorbereitet. Okay, dann werden wir es irgendwie morgen, müssen wir uns dann nochmal irgendwie zusammentun, dass wir da irgendwie was auf die Beine stellen, dass das irgendwie Hand und Fuß bekommt. Ja, hatten wir ja eh gesagt. Ja, das wird ein bisschen schwierig, aber dann würde ich mich nochmal bei dir melden. Dann habe ich nochmal ganz kurz was zu diesem Aktionstag Pflege am Boden. Die Flyer sind in der Mache, die sind heute in Druck. Ich hoffe, dass die Anfang nächster Woche da sind. Und nochmal hier die Aufforderung, bitte an pflege@piratenfraktion eine Mail schicken, wer von diesen Flyern was abhaben möchte und von diesen Anzügen, die wir da bestellt haben, diese, ich sag mal, OP-Anzüge, mit denen man dann auf die Straße gehen kann und verteilen kann. Wir brauchen dafür eine Infostände. Es reichen einfach 2-3 Leute, die sich diese Anzüge anziehen oder auch halt auch ohne gehen, wenn sie nicht mögen. Aber wir müssen halt nächste Woche, Anfang nächster Woche tatsächlich wissen, wer mitmacht und wohin wir das Material schicken können, beziehungsweise wo wir es vorbeibringen können. Und dazu möchte ich beifügen, dass alle, die jetzt hier zuhören, schauen sollten in ihren KVs, ob sie, was die Flyer anbetrifft, einen Verteiler irgendwie aufmachen können. Also dass nicht jeder jetzt was abholen muss, sondern, keine Ahnung, dass ein KV was abholt und in die Nachbar-KV und verteilt. Das wäre toll, aber bitte dann auch, also wenn man das alles überpflegt piratenfraktion-nrw.de. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass wir inzwischen halt auf unserem Blog auch was aufgemacht haben, wo halt Pfleger oder Betroffene ihre eigenen Erfahrungen schreiben können, gerne auch anonym, kein Problem. Wer da von euch irgendwie was zu schreiben hat, wir freuen uns. Okay, und die Mailadresse, an die man sich richten kann, hieß pflege@piratenfraktion.nrw. Ich schreib's nochmal eben gleich hier in den Raum. Okay, danke schön. Ja, und zum Thema Bericht aus der Fraktion. Ich glaube, das war jetzt sehr besetzt von der Fraktionsvorstandswahl. Und wer gerade im Mumble war, hat ja mitgekriegt, dass es tatsächlich irgendwie ja sowas wie Aufbruch gibt, was, glaube ich, auch von der Mehrheit absolut mitgetragen wird. Und die inhaltliche Arbeit hat aber auch wieder angefangen. Wir hatten heute die ersten Ausschüsse und heute sind halt Kartons von Haushaltsplänen gekommen. Das heißt, unsere Referenten fangen jetzt an, sich diese ganzen Bücher anzuschauen für die einzelnen Fachbereiche. Der Herbst wird halt wieder mit Haushaltsdebatte zugepflastert werden. Ja, ich denke, ihr werdet von uns hören. Okay. Gibt es sonst noch was aus der Fraktion zu berichten? Aktuell weiß ich nichts, ne. Aktuell nicht. Dann springe ich jetzt einen Tagesordnungspunkt zurück. Wir haben nämlich mittlerweile weitere Teilnehmer bekommen, nämlich der Bernd und den Dennis. Ronny, vielleicht fängst du an, deinen Tätigkeitsbericht. Du hast recht. Bin ich auch gerade ins Bett gegangen. Hallo, hört man mich? Ja, dich hört man. Okay, das ist gut, ich frage mal noch erstmal. Ja, jetzt schreibt Bernd hier schon rein, was er gemacht hat. Ein bisschen kommt von mir auch gleich. Ja, auch ich war auf der Gamescom, habe dort vorwiegend Brausepulver verteilt, aber auch sehr viele Gespräche geführt. Ich glaube, da konnten wir auch schon das letzte Mal in der Vorstandssprechstunde ein bisschen was erzählen. In der Vorstandssprechstunde war ich, betrachten das jetzt hier, Leute, das kann ich auch schon selber eintragen. Das muss jetzt nicht für mich gemacht werden. Mach selber. Ja, das ist gleich, keine Angst. Jetzt gucke ich hier gerade, ich bin tatsächlich gerade von der Arbeit gekommen. Blogbeitrag habe ich gemacht, war aber glaube ich irgendwie gut, war egal. Dann das Polgef Mumble habe ich teilgenommen, habe dort ein paar Dinge erzählt. Dann habe ich, ich war auf dem Stammtisch, ich habe ja, an dieser LAFO-Fraktionsklausur-Vorplanungssache habe ich teilgenommen. Jetzt gucke ich gerade, was habe ich noch? Ich war auf AGÖA, habe ich, war ich dann, ja, irgendwie diese Dinge. Ja, weiß nicht, ich lasse mich noch ein bisschen sortieren, aber ich trage das alles mal gleich ein. So ungefähr. Okay, vielen Dank. Dann der Bernd. Ja, schönen guten Tag allerseits. Und zwar, muss ich gerade mal ablesen, ich war auf der Gamescom in Köln am Samstag, habe dort mit den Kollegen den Infostand betreut, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war auf dem Kreisparteitag Rhein-Sieg, durfte dort die Kollegen unterstützen als Wahlleiter. Ich habe mich gekümmert um die um das Unternehmen, das den Landesschutzbeauftragten stellen wird. Dort waren die Vertragsinhalte und die Vertragsdetail abzuklären und zu besprechen, respektive auch das Budget zu verhandeln. Es gab mehrere Sondersitzungen des Vorstands bezüglich eben DSB, bezüglich der jetzt kommenden Fraktions-LAFO-Klausur. Was noch alles? Die letzten Spendenbescheinigungen sind jetzt rausgegangen. Die müssen jetzt langsam bei den Empfängern eintrudeln. Wenn ihr bis Ende der Woche nichts hört, bitte Rückmeldung, weil dann ist irgendwas auf dem Postweg schiefgegangen. Verschiedene Schatzmeister-Dinge, Bankgeschichten, Sonderspendenbescheinigungen, halt das, was so alles halt anfällt. Ja, okay. Vielen Dank, Bernd. Dann kommen wir jetzt zu den Anträgen. Der erste Antrag hier im PET betrifft Finanzen. Das ist der Antrag mit der Nummer 148463, Adobe Creative Cloud Team Renewable Angebot. Antragsteller Antrag, der Vorstand beschließt, die drei Lizenzen für die Adobe Creative Cloud um weitere 12 Monate bis zum 11.08.2016 für 2.594 Cent exklusive Steuern zu verlängern. Möchte da jemand was zu sagen? Ja, ich. Also ich habe auf dem letzten Stammtisch Meerbusch mitgesprochen und ich würde den Antrag gerne erstmal schieben, weil der Marc hat mir davon einer möglich, also es gab ja eine massive Preiserhöhung bei den Dingern und man kann so, ich habe es nicht ganz verstanden, also der von einer Möglichkeit erzählt, dass er mal gucken will, ob man das Ganze nicht irgendwie günstiger hinkriegt. Jetzt ist er nicht da, er könnte das sonst selber vielleicht viel besser erklären. Ich würde den gerne schieben wollen, den Antrag. Ja, ich guck mal eben rein. Da war, glaube ich, noch ein anderes Datum im September angegeben. Genau, wir haben einen Monat Zeit, Kiste zu verlängern. Also bis zum 11.09. muss das dann, ich sag mal, na, also das gilt dann nicht bis zum nächsten Jahr, 11.09., sondern das ist dann weiterhin, ich glaube, der 11.08.2016 ist dann auch, sobald wir es auch am 11.09. verlängern würden. Okay. Also hätten wir nicht Zeit. Das ist die Info, die auch von Marc habe tatsächlich, der sagte, oder ich glaube sogar von Timmy. Sehe ich Timmy hier drin? Nee, sehe ich nicht. Aber ich glaube, Timmy hat uns das auch ähnlich gesagt. Ja, dann bin ich auch dafür, weil das ist schon ein ganzer Matzen Geld. Dann bist du dafür, den Antrag zu schieben auch. Ja. Okay, dann scheinen wir den zu schieben. Ich gehe davon aus, dass die Beteiligten, die die Lizenzen nutzen und die Finanzen im Blick haben, eine vernünftige Lösung finden. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir Lizenzen vorhalten, um halt in dem Bereich kreativ bleiben zu können. Deswegen habe ich mich da schon eingetragen als dafür. Aber wenn es da die günstigere Lösungen gibt oder andere Lösungen gibt, dann natürlich gerne. Ein Politikantrag mit der Nummer 148605. Achso, Entschuldigung, muss ich noch vorher fragen, ob jemand den Antrag jetzt abstimmen möchte? Da, du hast dich vertan. 148650 ist die Ticketnummer. Nee, ich war Ihnen jetzt nochmal kurz zurückgesprungen. Muss ich jetzt hier anfragen, ob jemand den Antrag über die Adobe Creative Lizenzen, ob wir den jetzt abstimmen sollen? Weil momentan gibt es ja nur zwei, die den schieben wollen. Wer möchte den schieben? Manfred. Nein, komm, nur wenn es Gegenrede gibt. Genau. Gegenrede zum Verschieben. Okay, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum nächsten. Der nächste ist halt Gegendarstellung und Antrag auf Aufhebung, Rücknahme nebst Gegenantrag zu 148056. Und das ist der Antrag der Nummer 148605. So steht zumindest im Pad. Und Antragsteller ist der Felix. Ist der Felix schon da? Er hatte mich nach einer Einschätzung gefragt und ich hatte gesagt, wahrscheinlich bist du so gegen 21 Uhr da. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir stellen ihn kurz zurück und springen zum nächsten Antrag. Jemand was dagegen? Das ist nicht der Fall. Ich suche noch den nächsten Antrag. Es gibt fürs Protokoll, es gibt im Chat den Tipp, dass wir den trocken ablehnen sollen und fertig. Und den Tipp gäbe es kostenlos. Ich möchte trotzdem ganz gern, dass der Antragsteller, wenn er denn schon eingeladen worden ist, auch zu Wort kommen kann. Deswegen stelle ich ihn zurück. Der nächste Antrag ist auch ein Antrag zu Gegendarstellung und Antrag Aufhebung und Rücknahme nebst dem Antrag zu 148.199. Und der Antragsteller ist auch Felix. Der ist immer noch nicht da, deswegen stelle ich ihn auch zurück. Und ich scrolle weiter zum nächsten Antrag. Der nächste Antrag ist dann sonstiges. Zahlungserinnerungen an die Bundesverwaltung delegieren. Vom 14.08.2015 mit der Nummer 149.870. Und Antragsteller ist der Piratenschlumpf. Ist der Schlumpf da? Jo. Hi, Schlumpf. Vor, Schlumpf. Ist viel Text. Habt ihr den gelesen? Ja. Jo. Ja. Oh. Wie viel soll ich noch dazu erzählen? Fast zusammen. Also, okay. Zahlungserinnerungen machen irgendwie immer Sinn, weil man kriegt dadurch Geld. Besonders für uns macht das Sinn, weil wir kriegen da auch Eigeneinnahmen. Länderfinanzausgleich, ihr kennt das. Alles, was wir an Eigeneinnahmen zahlen, müssen wir da nicht reintun und wir brauchen das Geld für... So, Anlass für diesen Antrag war aber zwei Dinge. Erstens, der Bund hat ein Mahnprojekt mit dem Landesverband in so einem Pilotverfahren gemacht. Und das wird den Landesverbänden angeboten. Könnt ihr also mitmachen. Macht die Sache schon mal sehr einfach. Bezieht sich aber nur auf Onliner, also Leute, wo man eine E-Mail-Adresse hat. Ein zweiter Anlass war, es gibt neue Statistiken im Bund. Und eine ist, dass man sieht, wie viele Lastschriften man hat und wie viele Leute eine Lastschrift haben und nicht stimmberechtigt sind. Also bei denen die Kohle irgendwie nicht, zumindest nicht für vergangene Jahre eingezahlt worden ist oder eingezogen ist. Und das sind ganz schön viele, über 600 in NRW. Ja. Insofern würde, wenn man mal ein Mahnverfahren macht, habe ich mir gedacht, gibt es wahrscheinlich drei Gruppen von Leuten, die man getrennt berücksichtigen muss. Erstens die mit der Lastschrift, wo noch Beträge ausstehen. Das müsste man über das Betragsteam triggern. Die Leute, die nur eine Postanschrift haben, also Offliner, die müsste man per Post dann halt schon irgendwie 400. Und die dritte Gruppe, die könnt ihr komplett an den Bund delegieren. 1800 Mitglieder, die man per E-Mail anmahnen kann. Und das vom Bund läuft dann einfach los. In regelmäßigen Abständen. Unter dem Link sind die ganzen Details, gehen Ermahnungen raus. Und man muss sich natürlich um die Rückläufer kümmern. Bei sowas kommt üblicherweise bei raus. Ich bin ja schon immer schon 2012 ausgetreten. Ich war eh nie Mitglied. Oder ich kann das nicht bezahlen. Ich brauche eine Minderung. Oder. Da kann der Bund sich nicht drum kümmern, um die ganzen Rückläufer. Das ist gerade bei so einem großen LV einfach viel. Aber wenn ihr da jemanden abstellt, muss man natürlich mal gucken, ob der so weit hat und vielleicht noch mit jemandem zusammen und sich kümmern kann. Dann kann man das halt machen. So, das ist ungefähr so der Antrag, glaube ich. Frage. Ja. Ich habe mit Martin Mattheis da ganz kurz drüber gesprochen. Und der sagte, dieses Ding oder überhaupt dieses Thema wird ja auch Thema auf dem Verwaltungstreffen in Kiel. Macht das Sinn, so lange zu warten, oder macht das unbedingt Sinn, das jetzt vorher zu beschließen? Wie siehst du das? Das macht schon Sinn, da nochmal mit der Bundesverwaltung kurz zu reden. Ihr solltet vielleicht auch die Kreise mal informieren, dass ihr das vorhabt, damit die ungefähr wissen, was auf sie zukommt. Oder irgendwie Veto sagen können und ihr sagt dann, keine Ahnung, weiß ich nicht was. Also es muss jetzt nicht jetzt sein, deshalb steht ja auch drin, delegiert zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Aber ich halte voll, dass man das dieses Jahr noch anfängt. Und ihr könnt ja natürlich auch um 2 Wochen schieben oder um 4 oder so, aber ich wollte halt nicht, dass es aus dem Auge irgendwie rauskommt und vielleicht noch dieses Jahr losgeht, weil alles, was wir noch an Mitgliedsbeiträgen dieses Jahr verbucht kriegen, ist, glaube ich, insgesamt finanziell positiv. Ja, das ist erstmal völlig richtig. Also alles, was an Mitgliedsbeiträgen reinkommt, hilft uns, und zwar nicht zu knapp, da hast du völlig recht. Das Problem ist ein bisschen, dass tatsächlich die Kreise ja streckenweise auch mahnen, also die KVs. Manche tun das, manche tun das nicht. Manche haben das schon gemacht, manche haben schon seit 2 Jahren nicht mehr gemacht. Ich würde das gerne in irgendeiner Form, ich weiß nicht, das böse Wort zentralisieren sagen, aber ich würde das gerne so regeln, dass du nicht am Ende von, sagen wir mal, mehreren Gliederungen nachher Mahnungen kriegst. Also der Bund mahnt, wenn wir das an den Bund delegieren, dann mahnen wir nicht mehr, aber irgendwann kommt ein Kreisstaatsmeister und fängt an, auch fröhlich in der Gegend rum zu mahnen. Da würde ich mir vom Bund erstmal gerne die Kommunikationswege erklären lassen. Grundsätzlich habe ich überhaupt kein Problem damit, das Ganze an den Bund zu delegieren. Ganz im Gegenteil. Wir machen ja den Lastschrifteinzug, also den Beitragseinzug am Jahresanfang, machen wir ja mittlerweile auch über den Bund. Und das hat sich komplett bewährt. Also ist die Idee, die Mahnung dahin auszulagern, nicht ganz dumm und auch nicht ganz falsch. Ich würde in der Tat aber dem Stahlrahmen folgen wollen, mir das am Anfang September auf dem Verwaltungstreffen nochmal darlegen lassen, wie der Bund sich das vorgestellt hat, was quasi an Aufgaben dann noch hier unten liegen bleibt oder wie die insgesamt den Ablauf gestalten wollen bis in die Ländergliederungen runter. Die schreiben einfach das Mitglied an mit Mails. Ja, richtig. Also daher bleibt der teure die Nummer, sprich der ganze Postverkehr, also Porto, die Rückläufer, die, keine Ahnung, wegen nicht Adresse falsch oder so weit kommen, die bleiben dann natürlich trotzdem bei uns hängen. Die bleiben sowieso bei uns hängen, weil es steht ja auch im Antrag so drin, dass es nur um die Mitglieder geht, die per E-Mail erreicht werden können. Ja, ich habe da in der Begründung da unten ein bisschen ausgeholt, aber der Antrag selber, den habe ich halt auf den E-Mail Bundesmahnverfahren eingeschränkt. Ich habe mir halt Gedanken darum gemacht, wie das insgesamt aussehen könnte. Deshalb steht da unten halt ein bisschen mehr drin. Ihr könnt es auch gerne schieben, wie gesagt. Wird auch sicherlich in Kiel besprochen. Am Ende sieht das so aus, was der Bund auch noch macht, was hier nicht drin steht. Die rausgehenden Mahndinger werden halt auch alle entsprechend dokumentiert und liegen vor. Also man ist dann hinterher nach 2, 3 Mahnschreiben auch definitiv gemäß Satzung streichungsfähig und hat das halt alles. Und man muss sich das nicht erst aus irgendwelchen Kreisen zusammensuchen ob der jetzt schon einmal oder zweimal gemahnt hat, ob man streichen kann oder nicht. Man wartet dann einfach ab, bis die dritte oder vierte Mahnung raus ist und hat dann halt irgendwie einen Status, dass man die Leute auch streichen kann. Automatisch gestrichen wird eh nicht. Nee, das sind dann klar die Vorteile, da bin ich völlig bei dir. Der andere Kollege aus Sachsen ist gerade in den Sprechenraum gekommen. Ja, der hat das mit dem Sven nämlich schon gemacht. Ach du meine Güte, jetzt kommt hier die gesamte Verwaltungselite. Wenn die mal über ihre Erfahrung bringen mögen. Ja, ich wollte nur kurz sagen, wir wollen in Kiel, weil Andreas und ich, wir haben das ja zusammen vergessen gemacht. Hallo. Du bist zu laut, übersteuert oder irgendwas. Man hört ganz, ganz viel, aber kaum irgendwelche erkennbaren Worte. Lass das mal in den Anruf. Anruf, fang du mal an. Okay, also, wir haben das in Sachsen halt so gemacht, dass ich meinen Greisen gesagt habe, wir fangen dieses Jahr an, das Versuchskaninchen für den Bund zu sein und mahnen dann zentral vom Bund beziehungsweise vom LV aus. Das heißt, keiner dieses Jahr irgendwelche Mahnungen selber geschrieben. Müsstet ihr, wenn ihr das machen wollt, auch so sagen. Also, dann gibt's in diesem Jahr, wenn ihr das dieses Jahr noch macht oder nächstes Jahr, keine Mahnungen von Kreisschatzmeistern. Müsstet denen einfach sagen, machen wir jetzt zentral. Das Problem mit diesen Briefen ist halt, der Bund kann die nicht verschicken, weil dann würde der Bund auf den Kosten sitzen bleiben. Könnt ihr natürlich auch beschließen, dass das eventuell der Bund macht. Dann müsst ihr mal fragen, ob Bundesgeschäftsstelle dazu in der Lage ist, das für euch zu machen. Aber dann wollen die bestimmt die Kosten erstattet haben. Was halt bei euch anders wird als bei mir, da ich Versuchskaninchen war und das mit Sven zusammen gemacht habe, habe ich die Rückläufer, meine zwei von diesen drei Mahnungen, die wir jetzt raus haben, vier sind's, haben wir vielleicht 50, 60 Rückläufer bei mir gehabt. Die habe ich selber abgefrühstückt über das Bundesbeitragsteam, wo ich mit drin bin. Bei euch, denke ich mal, bei über 1000 Leuten wären das mehr. Das kannst du da dann drin nochmal machen. Dann müsstet ihr die selber bearbeiten, aber halt auch zeitnah. Weil halt diese Mahnungen laufen halt am Anfang immer in 28-Tages-Schritten. Das heißt also, wenn die reinkommen, solltet ihr die auch bearbeiten, bis die nächste Mahnmail rausgeht. Und was halt ganz wichtig ist, ist vorneweg mal zu gucken, es gibt da so einen schönen Bericht drin, wo du es halt siehst, wie die Mitglieder die letzten Jahre über gezahlt haben. Ob das eigentlich stimmt. Also wenn da jemand 12 Euro bezahlt, da steht, er hat noch 36 dann kannst du davon ausgehen, dass da wohl mal eine Beitragsminderung nicht berücksichtigt wurde. Das müsste halt vorneweg mal abgeklärt werden, dass dann auch mit den richtigen Zahlen gearbeitet wird, nicht, dass die umsonst angemahnt werden. Okay, vielen Dank. Jetzt nochmal der Hilope vielleicht. Bin ich jetzt leiser? Ja, du bist sogar zu verstehen. Ja, das ist doch schön. Ich wollte eigentlich nur sagen, weil Andreas und ich das ja gemacht haben, ich wollte es in Kiel einfach nur vorstellen. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn möglichst viele das nutzen, weil wir uns dadurch natürlich echt Arbeit sparen können. Aber in Kiel wird es halt nur vorgestellt. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, könnt ihr Andreas und mich gerne auch so mal ansprechen. Andreas hat aber eben auch schon ganz viel erzählt dazu. Das war eigentlich nicht das Wichtigste. Okay, vielen Dank. Jetzt hat sich noch die Pledi in den Sprechenraum eingefunden. Willst du auch was sagen? Nein, ich bin Felix und ich bin hier reingekommen, weil mir der Ben gesagt hat, ich soll in den Kanal sprechen reinkommen. Ah, zu dem Antrag von dir. Da sind wir jetzt gerade nicht. Da kommen wir gleich wieder zurück. Wenn du dich noch ein bisschen geduldest, dann springen wir dann gleich zu deinem Antrag. Kein Ding. Ich warte einfach, bis er mich aufruft. Alles klar. Gibt's dann zu dem Antrag bezüglich Mahnwesen noch was zu sagen? Eine Kleinigkeit vielleicht, wenn ich Datenzugriff habe, um die Rückläufer bearbeiten zu können. Ich weiß nicht genau, was dann alles gemacht werden muss. Sollte mir das gelingen, falls ich damit zeitliche Probleme kriege, haben wir ja auch den Wastel, der mich unterstützen kann, der ja mittlerweile die Zugriffe hat. Und gegebenenfalls ja auch der Martin von Geschäftsstelle, wenn es wirklich zu heftig wird, weil spielt ja ein bisschen in die Schatzmeisterei rein. Okay, dann sage ich auch noch was dazu. Also ich kenne ein paar Fälle, die haben den ersten Mitgliedsbeitrag in 2013 und oder 2014 überwiesen, haben ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt und sie stehen aktuell laut Sage als nicht stimmberechtigt drin und die wundern sich natürlich auch ein bisschen und vielleicht wäre ja dann so ein zentrales Bahnwesen irgendwie gar nicht verkehrt, um auch diese Fälle irgendwie einzusammeln. Und grundsätzlich würde ich das befürworten. Ja, und um dann nochmal drauf einzugehen, der Martin, der ist ja auch schon teilweise mit Warnungen beschäftigt und wir kommen wahrscheinlich auch demnächst dazu, dass wir Löschanträge stellen. Der hat schon Postrückläufe durchgearbeitet und sowas. Der ist da also natürlich auch eine große Unterstützung für uns. Also ich bin dann auch zuversichtlich, dass, wie das jetzt gerade geschildert wurde, dass wenn dann ein Mahnlauf war, dass wir in der Lage sind, Rückläufe alle 28 Tage dann zu bearbeiten. Okay, gibt es da noch weitere Wortmeldungen zu? Ich habe auch noch eine Frage, die ist ein bisschen kosmetischer Natur. Können wir Einfluss nehmen auf den Text, der an die NRW-Mitglieder rausgeschickt wird, oder ist das alles Standard? Willst du die jetzt noch extra schlumpfen, oder was? Nein! Schlumpf, kannst du was dazu sagen? Ich glaube, die stehen sogar unter dem Link. Da kann man sicherlich mal drüber bügeln, aber ich glaube, der Bund hätte die natürlich gerne allgemein und nicht, weiß ich nicht. Technisch möglich ist ja alles, ne, Sven? Also, wenn ich jetzt hier ein Fass aufmache oder einen Aufriss, dann ist das egal. Dann schick ab, oder dann wäre es so, wie es ist. Nö, ich dachte jetzt vielleicht, dass dann eben, wenn vielleicht dann unsere Mitglieder das dann irgendwie, dass man noch ein paar Sätze dazu schreiben könnte, die haben gefallen. Also, da es ein Verfahren ist, was ich natürlich möglichst allgemein für alle Landesverbände anbieten möchte, wäre es natürlich doof, Landesverband da seinen eigenen Text drin hat, weil dann müssen wir wieder gucken, welcher Landesverband will den Text, welcher will den Text. Und deswegen wäre mir natürlich am liebsten, wenn wir uns da gemeinsam auf einen möglichst guten allgemeinen Text einigen können, weil dann haben wir letztendlich weniger Arbeit. Jeder Text, der angepasst wird, das habe ich ja das Problem, jedes Mal, wenn ein neuer Vorstand gewählt wird, muss ich in allen möglichen Systemen die ganzen Signaturen ändern und sowas. Und dann natürlich nochmal für die Landesverbände, das ist ein Heidenaufwand. Also lieber den Text verbessern für alle allgemein, anstatt LV-spezifische Sachen. Okay, passt. Also in dem Antragstext, wie der Schlumpf gerade schon sagte, da gibt es einen Link zu Wiki, / Verwaltungssoftware, Software / CRM / P-Mahnlauf und da gibt es halt den Abschnitt Mailtexte und da gibt es halt irgendwie aktuell die Vorlagen für die erste Erinnerung, zweite Erinnerung, erste Mahnung, zweite Mahnung und auch eine Dankesmail. Und wenn ich da jetzt so ganz schnell drüber hergeflogen bin, dann finde ich die auch völlig vernünftig formuliert und sehe da, glaube ich, keine Notwendigkeit, eine NRW-spezifische Vorlage erstellen zu müssen. Gibt es da weitere Wortmeldungen zu? Ansonsten würde ich zur Abstimmung kommen. Nochmal, ich würde es gerne schieben bis nach der nach dem Verwaltungstreffen. Ja, Dito. Me too. Jetzt gibt es dreimal Schieben und zweimal Zustimmung schon im Pad. Kurze Anregung, lassen wir uns doch annehmen und das dann nach dem Verwaltungstreffen umsetzen. Paki, aber das ist glaube ich Quatsch. Entweder man spricht nochmal drüber, was wir beschließen oder wir beschließen. Beides gleichzeitig geht nicht. Ich habe jetzt keine Gegenargumente gehört. Ich habe nur gehört, dass die beiden sagt, sie wollen das eben erst dann auf dem Verwaltungstreffen besprechen. Aber vom Prozedere her war das doch eigentlich schon klar, oder nicht? Bernd, also ich gehe mal davon aus, dass auf dem Verwaltungstreffen besprechen heißt, dass man vielleicht noch Einfluss nehmen möchte auf die ein oder andere Sache, die dieses Verfahren halt beinhaltet. Ja gut, dann lass uns den schieben. Das ist doch kein Problem. Solange wir es dieses Jahr noch hinkriegen. Gibt Gegenrede, diesen Antrag zu verschieben. Das ist nicht der Fall. Dann machen wir es am nächsten Mal. Nächstes Mal reicht noch nicht. Da war das Verwaltungstreffen noch nicht. Das ist, glaube ich, erst in 2,5 Jahren. Okay. Vielleicht sollten wir das dann nach dem Verwaltungstreffen mit einer kurzen Rücksprache derjenigen, die das Verwaltungstreffen besucht haben, im Umlauf beschließen, damit es wirklich zügig funktioniert. Dafür. Dann machen wir das auch so, oder? Ja, ihr könnt ja in der Vorstandssprechstunde dann nochmal berichten von dem Treffen. Okay, also würden wir den jetzt schieben auf einen Zeitpunkt nach dem Verwaltungstreffen und den Antrag in den Umlauf schieben. Habe ich so richtig wahrgenommen, ne? Aber Fledi immer noch im Sprechenraum, wollte noch was sagen. Die Fledi ist der Felix und der Felix kann jetzt gleich zu seinen Anträgen Stellung nehmen. Ach, So, richtig. Und genau dahin springen wir jetzt auch. Muss jetzt gerade eben wieder die Stelle im Pad suchen, wo der Felix Anträge gestellt hat. Ich springe jetzt zurück in Zeile 156 im Pad. Es ist der Antrag 148.605. Gegendarstellung und Antrag auf Aufhebung, Rücknahme, nebst Gegenantrag zu 148.056. Antrag ist eingegangen am 7.8.2010. Antragsteller ist der Felix. Und der Antrag lautet: Der Landesvorstand der Piratenpartei NRW prüft unter den gemachten Hinweisen erneut sorgfältig den Antrag 148.056 und hebt den Beschluss vom 6.8.2015 wieder auf. Gegebenenfalls wird proaktiv meine Person, in Klammer Felix, als Zeuge einberufen, das ist schon geschehen. Die im Antrag zugestimmte Aussage wird bei von der Piratenpartei NRW zur verantwortenden Publikation ersatzlos gestrichen. Und der Antragstext geht noch weiter. Ich glaube, ich gebe jetzt einfach mal an den Felix. Die Frage wäre so, also vielleicht ist es einfacher, wenn ihr mir Fragen stellt, oder soll ich einfach mal drauf losreferieren, weil ich zwar spontan in der Nacht von dem Donnerstag, wo ihr denn die beiden Anträge beschlossen habt, dann relativ spontan darauf reagiert habe, aber doch immerhin 3 Stunden Zeit darauf investiert habe. Jetzt weiß ich einfach nicht genau, soll ich einfach komplett alles vortragen oder wollt ihr lieber gezielt Fragen stellen? Ich weiß, im Moment ist das Verfahren, brauche ich von euch eine Anweisung. Also ich weiß nicht, das wäre jetzt mein Vorschlag, du musst es nicht referieren, du musst es auch nicht vorlesen, sondern du kannst es in deinen eigenen Worten, die du jetzt hast, sprachlich zusammenfassen. Okay, das kann ich gerne tun. Und zwar sind ja es sind ja 2 Anträge, die ich eingereicht habe, und ich beziehe mich jetzt mit dem Antrag A auf den Antrag, der bei der letzten LAFO beschlossen wurde, nämlich sich zu distanzieren von der Veranstaltung in Dortmund am Samstag, den 8.8. Genau genommen handelt es sich dabei um die Friedenstournee. Ich fand es schon extrem ätzend, dass der Antragsteller nicht einmal für nötig befunden hat, den Namen zu nennen. Was mir aber so richtig gegen den Strich gegangen ist, das war diese verschwurbelte Formulierung von wegen im Umfeld der Montagsmahnwachen und Verschwörungstheoretiker. Das war schon, also ich war wirklich entsetzt. Dem vorausgegangen war, dass ich von Robert Rutkowski, Pirat in Dortmund, der unter Korallenherz bei Twitter unterwegs ist, irgendwann Mittwoch oder Dienstag einen Tweet bekommen habe, von wegen: Bist du Felix Köln, der montags bei den Mahnwichteln oder irgendwas sinngemäß bei den Mahnwichteln in Dortmund am Samstag spricht? Und damit war letztendlich die ganze Situation eingeläutet. Ich bin seit über einem Jahr aktiv bei der Montagsmahnwache in Köln und kann für die Leute in Köln meine Hand ins Feuer legen. Ich habe eine Woche vorher, bevor die Veranstaltung in Dortmund war, in Düsseldorf an einer Veranstaltung teilgenommen, nämlich das Give Back Sommerfest. Da hat mich dann der Mitveranstalter von der Friedenstournee, der Christian Balou, angesprochen, dass er in Dortmund jede Menge Ärger mit einem Piraten hätte. Bis zu dem Zeitpunkt war mir Robert Rutkowski noch überhaupt kein Begriff. Und dann hat es zum Beispiel geheißen, dass sowohl Christian Balou als auch Robert Rutkowski bei dem Refugees Camp in Dortmund aktiv beteiligt waren. Unter anderem hatte sich Christian Balou hatte irgendwie eine Kabeltrommel organisiert, also Pillepall, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail, weil das zu sehr ausdehnt, aber Rutkowski hat also Balou einfach so in die Ecke des Antisemiten gestellt, und da rückt er jetzt auch kein Jota mehr von ab. Und als wir dann Samstag dann diese Veranstaltung hatten, gab es halt eben eine angemeldete Gegendemonstration durch die Antifa, was ich persönlich absolut okay finde, da habe ich nichts gegen einzuwenden. Und aber jetzt nochmal zurück zu dem Beschluss. Ich fand das wirklich unsäglich, eine Veranstaltung, die monatelang bekannt war, dass man 2 Tage vor der Veranstaltung dann beim LAFO einfach so einen Boykottaufruf mit wirklich haarsträubende Gründung. Also gehört in das Umfeld der Montagsmahnwachen oder der Verschwörungstheoretiker. Da gibt's keinen konkreten Vorwurf, kein gar nichts. Abgesehen davon, dass dann in Klammern auch noch mein Name genannt wurde und das in meinen Augen für uns als Datenschutzpartei gar nicht geht. In meinen Augen hätte dieser Antrag im Vorfeld wegen Formfehler nicht angenommen werden dürfen. Stattdessen wurde er sogar zugestimmt mit 4 Stimmen der Anwesenden aus dem Landesvorstand. Und ich möchte, dass dieser Antrag zurückgenommen wird, dass der Beschluss aufgehoben wird, dass sozusagen im nachträglich der Antrag wegen Formfehler abgewiesen wird. Und vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, ob das schon Teil dieses Antrages oder ob das des Antrags B ist, müssen mal jemand für mich gucken, weil ich gerade auch nicht das Pad offen habe. Oder jemand gibt mir im Chat mal den Link für das Pad, dann kann ich selber nochmal gucken. Jedenfalls wurde eine Erklärung abgegeben, ein paar Tage später, auf die Vorstandsseite oder halt auf die Piraten-NRW-Seite, dass man sich halt eben, jetzt bin ich im zweiten gerutscht, sorry. Erstmal an dieser Stelle muss ich erstmal Halt machen und ein bisschen sortieren, vielleicht kommt ihr einfach mal. Also ich versuche einmal ganz kurz so ein bisschen zu sortieren. Du hast ja schon ein paar Punkte genannt. Es gab auf der letzten Landesvorstandssitzung 2 Anträge. Einmal mit dem Titel Antrag auf Distanzierung, Klarstellung, Statement zu der Veranstaltung mit Piratbeteiligung. Und mit Veranstaltung war insbesondere gemeint halt eine Veranstaltung in Dortmund aus dem Umfeld der Montagsdemonstration, um den Antragstext zu zitieren. Und der andere Antrag lautet Boykott der Kampagne Stopp Rammstein und ähnlicher Veranstaltungen mit der Nummer 18899. Und du hast ja jetzt für heute 2 Anträge gestellt, unsere Beschlüsse von vor 14 Tagen quasi zurückzunehmen. Ganz allgemein gesprochen möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir keine Begründungen beschließen, sondern wir beschließen die Anträge. Die Begründungen mögen für uns Hinweise liefern über Hintergründe und warum und mit welchen Gründen wir zu und gegen stimmen. Aber Begründungen sind nicht Teil des Antrags. Und die machen wir uns auch nicht zu eigen, wenn wir den Antragstext übernehmen. Das ist nochmal ganz allgemein für alle, die jetzt hier sind, zum Verständnis. Ich weiß erstmal noch nicht, was ihr traut. Macht ihr erstmal. Ja, also ich versuche auch mal so ein bisschen meine Sicht darzustellen. Es wird vieles vermischt, es wird vieles emotional auch vermischt. Und Felix, du fühlst dich in deiner Person natürlich betroffen von diesem Antrag. Wir haben aber in diesem Antrag nicht über deine Person abgestimmt. Dass du jetzt an einer Veranstaltung teilnimmst, von der wir uns distanzieren, das mag für dich ärgerlich sein. Das eine hat mit dem anderen aber nichts zu tun. Wir distanzieren uns nur von Tendenzen oder von Ideologien, in der Regel nicht von Personen und schon gar nicht von Mitgliedern. Wenn du zum Beispiel irgendwo teilnimmst und du bist Pirat, dann ist uns das total Schnuppe, das ist dein gutes Recht. Wir stellen dann halt nur dar, dass das nicht kein offizielles Statement des Landesverbandes oder des LAFUS ist. Das ist das eine. Und das andere ist, wie im Chat auch schon gepostet, mit Datenschutz hat das überhaupt nichts zu tun. Auf Datenschutz kannst du dich berufen, wenn du uns überlässt, also persönliche Daten überlässt zu einer bestimmten Verwendung. Aber wenn in einem Antrag öffentlich zugängliche Daten verwendet werden, dann sind die durch den Datenschutz in überhaupt gar keiner Weise gedeckt. Also von wegen Formfehlern kann ich da gar nichts erkennen. Darf ich? Aber natürlich. Mein lieber Stahlrabe, ich kenne dich ja sehr gut, aber gerade habe ich das Gefühl, dass wir zwei völlig reden. Also Punkt Nummer 1, ich unterstelle, dass du meinen Gegentrag nicht gelesen hast, denn da habe ich zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass aus Datenschutzgründen der Antrag nicht angenommen werden durfte, sondern in meinem Antrag sage ich, dass mein Name auf verleumderische Weise in einen Zusammenhang gebracht wird mit X, nämlich in dem Falle Verschwörungstheoretikern. Ja, den Rest habe ich jetzt leider wieder vergessen. Also ich kann eigentlich nur darum bitten, sich meine beiden Anträge in aller, also wirklich genauestens anzuschauen, denn das ist auch der erste Teil meines Antrags, nämlich die beschlossenen Anträge sorgfältig zu prüfen aufgrund dessen, was ich da hergeleitet habe. Und wie gesagt, ich habe da 3 Stunden da dran gesessen, mitten in der Nacht, in einer schlaflosen Nacht, weil die ganze Geschichte, die da gelaufen ist, einfach unter aller Sau war. Und Stahlrabe, das Ding ist, dass insbesondere Rutkowski das tut, wovon du gerade gesagt hast, dass die Piraten das nicht tun. Und der Antrag, den Rutkowski oder Meyer, ich weiß noch nicht mal, wer den gestellt hat. Meyer steht da, aber vom Stil her würde ich behaupten, dass das vom Rutkowski stammt. Und da wird nämlich einfach ein Zusammenhang hergestellt, der gar nicht gegeben ist. Das heißt, es gab überhaupt keine Begründung, einen solchen Antrag zu beschließen. Also ich mache es mal der Reihe nach. Ich bin als Vorstandsmitglied der Kölner Initiative Grundeinkommen e.V. auf die Veranstaltung gegangen. Jedes Mal, wenn ich ans Mikro gehe, und darüber gibt es Videoaufzeichnungen, die man sich bei YouTube anschauen kann, sage ich meinen Namen und sage ausdrücklich, Felix, dass ich für mich selbst Felix, mal kurz unterbrechen. Wir haben uns nicht von dieser Veranstaltung distanziert, weil du auf dieser anwesend warst. Ich glaube, das kommt jetzt emotional so rüber. Das stimmt doch gar nicht. Aber genau das meine ich nicht. Ich verteidige hier die Veranstaltung und ich verteidige hier auch die Montagsmahnwache. Und ich wehre mich vehement dagegen, dass ganz gleiche Abteilung aus der Piratenpartei einfach hingeht, willkürlich ganze Menschengruppen diskreditiert, sich distanziert von irgendwas, einfach nur, weil der Vorwurf in den Raum gestellt wird, naja, die sind ja Verschwörungstheoretiker. Und wenn sie keine Verschwörungstheoretiker sind, dann sind sie rechts oder rechtsoffen oder Querfront. Das heißt, es gibt keine konkreten Vorwürfe, sondern man geht einfach hin mit der Gießkanne und sagt, man muss sich dagegen distanzieren, weil die sind ja, und dann kommt irgendein Geschwurbel. Das ist, darum geht es in meinem Antrag. Felix, das ist natürlich das gute Recht von jedem Menschen und jeder Partei, Anträge an uns zu stellen, mit Intention auch immer. Wenn du jemanden ankackst, dann bitte nicht die Antragsteller, sondern uns, weil wir es abgestimmt haben. Ich hatte nicht die Absicht, irgendjemanden anzukacken. Wenn das also so rübergekommen ist, dann bitte ich um Entschuldigung. Also, ich war bei der letzten Sitzung einer derjenigen, die fast schon darauf gedrängt haben, die Anträge auch abzustimmen. Es gab etliche Meinungen, die der Meinung waren oder die die These vertraten, dass diese Anträge von wem auch immer vielleicht nicht ganz ausgegoren sind. Ich fand es aber tatsächlich nötig und auch im Interesse der Partei für nötig, mich nicht von dir, Felix, zu distanzieren, sondern von den Inhalten, die auf den Veranstaltungen propagiert werden, auch propagiert werden, zu distanzieren. Ich war auf keiner dieser Veranstaltungen, das muss ich zugeben. Ich habe nie live gehört, was dort verkündet wird. Ich habe aber glaubhaft nachvollziehen können, dass dort Thesen vertreten, die meiner Meinung nach von nicht nur der Mehrheit der Piraten, sondern von nahezu allen Piraten meiner Meinung nach nicht nur nicht vertreten werden, sondern dass man sich dann halt distanzieren muss, was einzelne Menschen auf diesen Veranstaltungen von sich geben. Ich habe mit Bauchschmerzen tatsächlich darauf hingearbeitet vor 14 Tagen, dass wir in der Sitzung diesen Anträgen zustimmen. Im Wissen darüber, dass es in den folgenden Tagen, also in den letzten Wochen, natürlich darüber geredet wird und diskutiert wird und auch, dass es Menschen geben wird, nicht innerhalb der Piratenpartei, auch von dir, die damit unzufrieden sind. Was ich aber gar nicht haben wollte eigentlich, ist, dass man sich von einzelnen Menschen distanziert dabei. Das ist vielleicht in dem Text, den wir veröffentlicht haben, zu stark veröffentlicht worden, zu stark so vertreten worden. Vielleicht hätten wir einen anderen Text veröffentlichen können, der das klar macht. Ich bin der Meinung, dass die Anträge, so wie sie gestellt worden sind, und ich meine nur die Anträge, nicht die Begründung, ich bin der Meinung, dass wir uns richtigerweise so entschieden haben. Und ich bin und ich kann auch Manfred verstehen, dass er damals bei dem weitergehenden Antrag sich enthalten hat. Oder sogar der Gegenstimme. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber vielleicht verstehst du, was ich meine. Ich kann es jetzt gerade ad hoc nicht ganz so sauber formulieren, wie ich es ganz gern möchte. Sauber formulieren kann ich eigentlich immer nur in Textform, wenn ich es nochmal lese. Und wenn ich spreche, dann muss ich darauf vertrauen, dass es einigermaßen so verstanden wird, wie ich es meine. Vielleicht geht das ja in... vielleicht passt das ja gerade so, wie ich das erzählt habe. Also dann sage ich da auch was zu. Ich habe bei Mayas Antrag zugestimmt aus dem freien Grunde, weil Maya im Antrag gesagt hat, dass es notbehelfsweise auch reicht, dass in der Vorstandssitzung thematisiert wird und nicht zwingend ein Text daraus wird. Den zweiten Antrag, den weitergehenden, habe ich abgelehnt. Nichtsdestotrotz habe ich am Folgetag an dem Text, den wir dann auf dem Vorstandsblog veröffentlicht haben, mitgearbeitet und ich bitte jeden, der jetzt hier mitdiskutiert, über die beiden Anträge hinaus auch tatsächlich nochmal intensiv und in aller Ruhe den daraus resultierenden Beitrag auf dem Blog zu lesen. Denn wir distanzieren uns da nicht von einzelnen Personen. Wir distanzieren uns von Rechtspopulisten, Nationalisten, Rassisten und jetzt die kleine Schwäche, Verschwörungstheoretikern, mit dem Wort bin ich tatsächlich im Blog auch nicht zufrieden, und Antisemiten jedweder Art. Und bis auf das Wort Verschwörungstheoretikern, weil damit gehen wir viel zu weit, weil es gibt Verschwörungstheorien, die sich im Nachgang natürlich auch schon mal als wahr dargestellt haben. Ich glaube, wir selber sind auch immer so verschrien worden. Stehe ich nach wie vor zu dem Text und kann ihn auch so tragen. Wir haben keine einzelnen angegriffen, wir haben uns von keinen einzelnen Personen abgegrenzt. Wir haben da, wie eben schon gesagt wurden, Ideologien oder so weiter benannt. Also was für mich, wenn ich kurz sprechen darf, ich jetzt daraus. Bitte? Oxy, du bist dran, sei ruhig. Was für mich rübergekommen ist, was ich jetzt rausgehört habe, ist, dass eine gewisse Tendenz halt hier kolportiert wird und also es wird darauf, ja, Tendenz, dass die Mahnwachen und dann Umfeld jetzt alle in diese einschlägige Richtung gehen, ja. Und das wird einfach mal so behauptet. Also ich kenne jetzt den Antrag von Felix nicht und was da, also ja, habt ihr jetzt nicht angeschaut, was genau Anträge da verfolgt werden, aber ich finde es irgendwie schlimm, dass da einfach so diese Tendenz da im Raum steht, seit Wochen anscheinend, und einzelne Mitglieder des Vorstandes oder so in NRW da daran arbeiten, hinter den Kulissen und so weiter, dieser Tendenz irgendwie zum Durchbruch oder also innerhalb der Piratenpartei zur durchzusetzen, irgendwie durchzudrücken. Und das halt, gegen diese Montagsmannwachen und, oder diese Rammstein, was auch immer, Querfront sogenannte, die da so dargestellt wird, wo einige Leute halt, ja, ganz anderer Meinung sind. Ich finde, also ich stehe da der Felix 100% und, finde das nicht in Ordnung, dass man das einfach so tendenziös in der Partei dann im kleinen Rahmen hier sich durch, also sowas abstimmt, ja, ohne irgendwie eine größere Befragung oder sonst was da dran zu hängen. Basisbefragung, sowas finde ich immer schön. Also du solltest erstmal, wenn du dich hinter Felix 100% stellst, ist es natürlich immer zu empfehlen, die Anträge auch zu lesen, die er verfasst hat. Jetzt gab es natürlich von uns, beziehungsweise nicht von uns, es gab gegen uns irgendwelche, also du hattest gerade Ich glaube, manchen hatten es sogar so genannt, dass die irgendwie vom CIA bezahlt werden würden. Also irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Geheimdienste, dass wir irgendwie die Partei kaputt machen wollen und so. Und Felix, ich weiß jetzt nicht, aber so hatte ich das jetzt in Erinnerung. Du hattest, glaube ich, in deinem Abschnitt B ähnliche Zeilen reingeschrieben, die dann irgendwie klingen so, oh nein, dann müssen wir die Partei jetzt über den Jordan führen. Ich bin tatsächlich, ich persönlich, ja, bin Pazifist. Ich selber kenne aber auch einige dieser Friedensdemonstrationen. Sie finden hier bei uns Kreis Herford sehr häufig statt, nämlich tatsächlich jede Woche um 8 Uhr. Und ich war schon mal Besucher, beziehungsweise Beobachter einer, beziehungsweise nicht nur einmal Beobachter einer solchen, ich habe auch schon des Öfteren gegen diese demonstriert. Ich weiß, unter welchem Deckmantel dort häufig Messages untergebracht werden. Antisemitismus, Anti-Islamismus, ja, und dann manchmal eben auch Anti-Amerikanismus und vielleicht auch einige andere pseudowissenschaftliche, und ich setze dieses Wort absichtlich vorher, pseudowissenschaftliche Verschwörungstheorien wie Chemtrails oder auch Impfgegner. Und dann irgendwie, also ich hatte das versucht, mal in einem Blogbeitrag von mir zu versuchen, in Worte zu fassen, warum ich mich so entschieden habe, auch rein emotional. Es ist, dass wir nicht als solches grundsätzlich gegen eine Friedens- beziehungsweise gegen eine Bewegung ist, die den Frieden haben möchte, aber wir möchten eine differenzierte Ansicht auf den Frieden haben. Wir möchten nicht, dass einzelne Religionen, dass einzelne Völker als Kriegstreiber abgestempelt werden, so wie es manchmal und auch gerade verstärkt wahrscheinlich kam in der Friedensbewegung vorkam. Und das ist tatsächlich eine Position, wo ich mich, ja, wo ich es als nötig gesehen habe, dass ich mich davon distanzieren müsste, von dieser Veranstaltung, dass ich nicht möchte. Auch wir hatten bei uns im Kreis Herford sehr viele dieser Leute immer auf den Stammtischen. Wir haben sehr viel Energie und Zeit dafür gebraucht, Leute loszuwerden, die dann versucht haben, ihre Ideologie, beziehungsweise unsere Partei, ihre Ideologie zu eigen zu machen. Das sehe ich tatsächlich jetzt bei den bei einigen Leuten nicht so, die dort teilnehmen. Da würde ich einfach sagen, Leute, ja, vielleicht ein bisschen besser vorinformieren. Natürlich stehe ich persönlich zu diesen Anträgen, wie wir sie abgestimmt haben. Ich habe sie beide als Arbeitsaufträge aufgefasst, dass wir dazu eine Distanzierung schreiben, beziehungsweise eine Distanzierung, wie wir sie dann ja auch verfasst haben. Und da stehe ich auch hinter. Und das, wir haben uns von Veranstaltungen distanziert, hier nicht nochmal in irgendwelche falschen Hälse und Töpfe zu werfen, nicht von expliziten Personen, zum Beispiel wie von dir, Felix, oder wie andere Leute, die dort aufgetreten sind, das stimmt nicht. Wir haben uns von keiner Veranstaltung distanziert. Bitte lest den Blogpost deutlich in Ruhe und aufmerksam. Genau, die Anträge gegen Umstaltung, die Blogposts haben das tatsächlich nochmal allgemeiner gefasst, beziehungsweise der Blogpost. Okay, gibt es zu den Anträgen von Felix und ich denke, man kann die ganz gut zusammen behandeln. Wenn es keine Gegenrede gibt, gibt es da noch irgendwelche Beiträge zu? GR1F. Im sprechenden Raum ist ein unaussprechlicher Name. Du bitte. Pff, ihr könnt alle nicht Lied. Egal, hallo. Ich komme aus Halle, ich möchte nur kurz einen Kommentar geben, wie bei uns die Montagsdemos ablaufen, ist auch ganz kurz. Zu Anfang jeder Veranstaltung, also ich gehe öfter hin, nicht um das Ganze zu unterstützen, sondern ich gucke mir das an aus einer gewissen Entfernung, und zu Anfang wird die Presse erwähnt, was recht pauschal ist. Die Presse sei eben eine Lügenpresse, und sie würden alle miteinander arbeiten und auch nicht für uns arbeiten. Also wir haben uns recht schon am Anfang distanziert von diesen ganzen Mahnwachen. Also es ist eigentlich nicht unterstützenswert, wenn die Betreiber mit solchen Worten beginnen. Ich kann aber auch nicht von der Hand weisen, dass viele Punkte, die dort angesprochen werden, nicht unterstützenswert wären. Es ist halt nur der Beigeschmack, wie solche Mahnwachen begonnen werden. Danke. Ja, vielen Dank, Drifter. Felix, hast du noch was zu sagen? Ja, also ich habe das gerade jetzt nochmal in den Chat reingeschrieben. Ich bin ja ohnehin letzten Mittwoch ausgetreten. Und zwar insbesondere deswegen, Paki hat ja noch mit Mühe und Not versucht, im Nachhinein zu retten, was noch zu retten war. Es scheint irgendwie auch allen Beteiligten völlig entgangen zu sein, dass wir ausgerechnet am 70. Jahrestag des Bombenabwurfs auf Hiroshima einen so unsäglichen Antrag wie den B, über den wir jetzt gar nicht mehr reden müssen, weil wir jetzt sowieso in einem beschlossen werden. Also so eine Distanzierung von einer Kampagne. Und alle Sprecher vor mir haben jetzt alle den gleichen systemimmanenten Fehler begangen. Ihr redet die ganze Zeit darüber, dass es ja nicht darum geht, mich nicht zu diskreditieren. Ich habe zu keinem Zeitpunkt mich als Person in diese Anträge gestellt. Ich wende mich mit diesen Anträgen genau dagegen, dass hier pauschalisiert hingegangen wird, weil man einzelne Akteure nachweisen kann, die dieses oder jenes Gedankengut haben, dass man aufgrund dessen alle anderen gleich in Sippenhaft mitnimmt. Das ist völlig undemokratisch und geht gar nicht. Weshalb ich nochmal dringend bitte, diesen Antrag heute, beide Anträge zu vertagen. Ihr seid alle nicht vorbereitet. Nicht einer von euch hat von dem, was er an Stellungnahmen abgegeben hat, mir gezeigt, dass er auch nur überflogen hätte. Und die Bitte gilt außerdem noch ausdrücklich, sich mal wenigstens mal im Schnellverfahren die Videos anzuschauen oder das eine durchgehende Video von der Friedenstournee, um selber für sich festzustellen, dass die Vorwürfe einfach an den Haaren herbeigezogen sind. Und man kann nicht hingehen und sagen, Leute sind rechts oder antisemitisch oder rechtsoffen oder querfront. Das ist auch so eine Scheiße. Da geht man dann hin, schmeißt einfach 4 oder 5 Wörter in den Raum, einfach nach dem Prinzip, such dir irgendwas aus. Den konkreten Vorwurf brauchen wir nicht. Du kannst dir aussuchen, Hauptsache es klingt scheiße. Und dagegen wende ich mich. Das ist auch der Grund für mich gewesen, warum ich am Mittwoch dann ausgetreten bin, nachdem ich mir morgens am Vormittag die Aufzeichnung von der Veranstaltung am Dienstag angeschaut habe, wo Bruno Kramm, seines Zeichens 1VMler im Landesverband Berlin, meines Erachtens tadelloser Demokrat, der seinerseits als einer der Erstunterzeichner unter der Stopp-Rammstein-Kampagne steht, darüber hinaus, Petram Scheier, Rainer Braun, alle drei haben sich über fast kompletten 2 Stunden, die Aufzeichnung gewesen sind, 1 Stunde 50 Minuten, fast durchweg distanziert gegen rechts, gegen Antisemitismus, gegen was weiß ich noch alles, gegen das Spaghetti-Monster. Und dann geht Patsch doch allen Ernstes hin und sagt doch glatt, ja, man müsse sich klarer nach rechts abgrenzen, da kriege ich das Kotzen. Sorry Leute, aber da geht es mir einfach, da geht mir die Galle hoch. Und das ist auch für mich der Grund gewesen, warum ich am Mittwoch meinen Austritt dann erklärt habe. Das ist für mich keine demokratische, weder Debatte, Streitkultur, und es hat nichts mehr mit einer demokratischen Partei zu tun. Den Vorwurf ich euch, müsst ihr jetzt selber fertig finden. Ihr könnt damit umgehen, wie ihr wollt. Ich bin, dass ich heute noch hier bin, verdankt ihr letztendlich Barco, weil sie mir gesagt hat, dass es heute noch stattfindet. Ich hatte schon gesagt, ich habe kein Interesse mehr daran, die Anträge zu verfolgen. Wenn die keiner übernimmt, dann ist es sowieso das Pech der Partei. Und ja, eine ist so. Diese Partei geht gerade dem unter. Und zwar mit Anlauf. Und es ist nicht so, wie ihr sagt, dass die Mehrheit der Piraten der Meinung ist, dass alle, die in irgendeiner Form da verschwörungstheoretische Äußerungen von sich geben, dass die diskreditiert werden müssten, in irgendeine Ecke gestellt werden müssten und künftig nicht mehr gehört werden dürften. Oder man sich von ihnen abwenden muss. Dem ist nicht so. Das heißt, wir haben jetzt eine Situation, wo es um einen... Okay, vielen Dank. Letzter Satz noch. Ja, bitte. Hier geht es ganz klar um eine Richtungsentscheidung, die ihr jetzt, ich bin kein Pirat mehr, die ihr treffen müsst. Ich bin nach wie vor der Meinung, die Piratenpartei und das Projekt Piraten-Movement ist ungeheuer wichtig für die Zukunft von Demokratie. Wenn ihr aber diesen Beschluss beibehaltet, so wie er in der letzten LAFO-Sitzung gehalten wurde, habt ihr nichts mehr Demokratisches an euch. Dann seid ihr tatsächlich schlimmer als diejenigen, denen ihr vorwerft, als Antisemiten oder rechtsoffen oder querfront oder sonst irgendwas menschenverachtend zu sein. Ich bin immer dafür, dass man sich gegen Menschenverachtung wehrt, dass man sich deutlich dagegen abgrenzt. Aber das, was ihr tut, das verdient nicht das Wort Demokratie. Also ich finde das schon ein starkes Stück. Das ist total piratisch, zu sagen, wenn einer eine Meinung hat und 10 Leute sprechen dagegen, sagt der eine, ihr habt nicht verstanden, was ich meine. Und das dann auch noch mit Demokratie zu begründen, das finde ich wirklich ein bisschen daneben. Und das andere ist, wir machen hier Politik, Felix. Du machst auch Politik, du machst Politik auf einer anderen Ebene als der Landesvorstand. Ich habe vorhin mal einen Link an Unterstützern in den Chat gepostet, diese freidenker.org. Deine Intention in allen Ehren, ich weiß genau, du bist ein aufrechter Pirat und deine Ideen und dein Bestreben, das war Teillinie. Man muss sich verdammt nochmal überlegen, mit wem man sich zusammen auf eine Bühne stellt. Und jetzt klick bitte mal auf freidenker.org und sag mir, dass du deren Ansichten teilst. Okay. Also ich nehme die Anregung von Felix auf und werde dann gleich über die beiden Anträge einzeln abstimmen lassen. Denn er hat ja darauf hingewiesen, dass wir das zu pauschalisiert betrachten. Auch seine beiden Anträge halt. Ich möchte allerdings ganz, ganz gern auch noch kurz was dazu sagen, wie und warum ich vorletzte Woche diese Position eingenommen habe. Es gab in 2012 unheimlich starke und große Demonstrationen gegen ACTA, die auch einen Kern hatten, der sich gegen die USA richtete, weil von dort aus ja diese Forderung nach Überwachung des Urheberrechts im Internet kam oder auch kam oder vor allem daher kam. Und wir haben hier in Münster diese ACTA-Demos organisiert und bekamen, als wir halt mit der Orga gestartet sind, von Gruppierungen irgendwie Zusagen, dass sie sich beteiligen wollen, die wir eigentlich gar nicht dabei haben wollten. Und wir haben intensiv diskutiert, über mehrere Tage, über mehrere Stammtische hinweg, was wir jetzt tun. Wir haben gesagt, wir machen das, wir bleiben dabei, wir rufen dazu auf, aber wir achten darauf, welche Zeichen, welche Fahnen und sowas geschwenkt werden auf der Demo. Und tatsächlich anfangs so ein paar Leuten irgendwie den Weg weisen und haben uns auch an die Polizei gewandt und darum gebeten, dass die gehen. Sowas kann man auf Veranstaltungen machen, wenn man dort Hausrecht besitzt. Und wenn man dieses Hausrecht nicht besitzt, sondern sich dazustellt und dann tauchen Leute auf, die andere Thesen vertreten, die seltsame Thesen vertreten, die beschissene Thesen vertreten, dann kann man gehen oder man kann seine eigenen Thesen vertreten. Und man kann das so vehement tun, wie man will. Man unterstützt diese beschissenen Thesen. Und das will ich nicht. Wastel, waren israelische Flaggen? Wer dankt für eine Antwort? Das sag ich nicht. Weiß nicht, ich sehe das tatsächlich ähnlich wie Starbe. Jetzt kam hier tatsächlich, und da möchte ich drauf reagieren, im Mumble-Chat die Aussage auf, dass es ein bisschen unglücklich gelaufen ist, und das stimmt. Also ich persönlich sehe, dass diesen Vorwurf, den müssen wir nicht nur so stehen lassen, sondern müssen wir uns auch gefallen lassen. Ja, das müssen wir in Zukunft besser machen. Okay, wir kommen zurück zum Protokoll, würde ich vorschlagen. Wir haben einen Antrag von Felix. Das ist der mit der Nummer 148605 in Zeile 156. Zur Gegendarstellung und Antrag auf Aufhebung, Rücknahme nebst Gegenantrag zu 148056. Da müssten wir darüber abstimmen, ob wir diesen Antrag über Aufhebung, ob wir den haben wollen. Soll ich von oben nach unten durchgehen? Dann würde ich jetzt Manfred fragen. Manfred ist Kaffee. Ach, Masch ist Kaffee. Paki. Ich enthalte mich. Dennis. Ich bin gegen die Annahme des Antrags. Ralf. Ich bin gegen die Annahme des Antrags. Daniel. So wie er da steht, bin ich auch absolut gegen die Annahme des Antrags. Bernd. Aus Respekt gegenüber Felix hätte ich es gut gefunden, den tatsächlich zu schieben. Ich enthalte mich. Ich bin dagegen. Ist der Masch wieder da? Der Masch ist auch gegen die Annahme des Antrages. So, dann kommen wir der Form halber zum nächsten Antrag, dem Antrag B von Felix. Eigentlich ist der Inhalt nahezu gleich. Gibt es da noch Redebeiträge zu? Dann komme ich auch zur Abstimmung. Moment, jetzt bin ich gerade verrutscht. Sorry. Jetzt bin ich gerade wieder bei irgendwelchen Mahnwesen. Kann mir jemand gerade mal eben die Zahlennummer sagen? 280. 280 fängt es an, ne? Genau. Der Antrag lautet Gegendarstellung und Antrag auf der Titel des Antrags lautet Gegendarstellung und Antrag auf Aufhebung Rücknahme nebst Gegenantrag zu 148/149. Hat die Nummer 148/605. Antragsteller ist Felix. Gesprochen haben wir darüber schon. Ich gehe wieder von oben, diesmal gehe ich von unten nach oben durch. Ich bin dagegen. Bernd? Ich wiederhole mich auch hier, hätte ich es gut gefunden zu schieben. Ich habe mich bei dem ursprünglichen Antrag vor 2 Wochen enthalten. Ich werde mich auch hier konsequenterweise enthalten müssen. Daniel? Also aufgrund, so wie der formuliert ist, auch wieder dagegen. Ralf? Was der Stahlrad gesagt hat, gleiche Begründung, dagegen. Dennis? Ich bin auch dagegen, wird jetzt aber am Ende noch was zu sagen, wollen gleich. Paki? Dagegen. Ach. Da ich ja dagegen war, also gegen den Antrag, gegen den sich dieser Antrag jetzt richtet, möchte ich ja fast schon denken, ich müsste jetzt dafür sein, aber ich bin dagegen, weil der Antrag, ich sag mal, semantisch tatsächlich Ähnlichkeiten aufweist zu dem Antrag, den er uns abzuweisen verlangt. Und deshalb bin ich dagegen, ihn zu nennen. Okay, damit sind beide Anträge abgelehnt. Will jemand was dazu sagen? Sammy ist im Sprechenraum. Wollen wir das kurz zulassen? Ja, warte, ich wollte hier auch noch was. Also einerseits ist es, Felix sagte selber, es ist sehr emotional geschrieben. Das glaube ich ihm, das liest man auch raus. Er hat Dinge dort vermischt, er hat, ich weiß nicht, es ist nicht so schlau, wenn man unterschiedliche Positionen innerhalb eines Antragstextes auch einbringt. So kann das jetzt hier sogar aufgefasst werden, dass wir irgendwie gegen den Frieden wären, das stimmt nicht. Also ich bin es zum Beispiel nicht, ich glaube auch, dass es Menschen so nicht sind. Naja, also wir sind, ich glaube, keine kriegstreiberische Partei. Und ja, so könnte man das auch verstehen, wenn man die Gesetze aus dem Zusammenhang zieht. Stimmt, das fände ich auch ganz toll, wenn das irgendwie ins Protokoll aufgenommen würde, dass wir tatsächlich irgendwie auch eine friedensliebende Partei sind und dem Titel von diesen Anträgen wahrscheinlich alle unterschreiben würden, aber den Inhalten und den Menschen, die dort reden, vielleicht nicht uneingeschränkt unsere Unterstützung zusagen können. Darf ich dann jetzt? Erzähl. Ja, bitte. In allen Ehren, was hier so hin und her gesprochen wird, ich weiß, dass es euch schwerfällt, dass ihr euch Mühe gebt. Aber egal, was passiert, wenn das Ergebnis ist, dass ein Pirat, den ich seit 2011 oder 12 kenne, den ich schätze, von dem ich weiß, dass er alles andere ist als rechts oder irgendetwas in der Art, wenn das Ergebnis ist, dass dieser Pirat dann keiner mehr ist und austritt, dann ist was sehr, sehr falsch gelaufen. Und zwar mit jedem einzelnen Antrag, ist mir völlig egal. Wie wir uns immer irgendwo abgrenzen, hat auch nette kleine Nebeneffekte. Denkt mal einfach ein Stück weiter. Da sind ja keine Nazis aufmarschiert. Da könnten wir tatsächlich zu jedem sagen, geht da nicht hin. Es ist nur eine sehr schwierige Gemengelage. Und ich möchte einfach darauf hinweisen, dass es nicht gut ist, wenn wir uns so abgrenzen, dass wir uns hinterher von unseren eigenen anständigen und ordentlichen Leuten abgrenzen. Da habe ich ein Problem mit. Ja, vielen Dank, Sammy. Aber ich glaube, wir haben gerade ganz ausführlich und mehrfach darauf hingewiesen, dass wir uns nicht von Felix distanzieren würden. Und wir unterstützten auch sein Anliegen, also zumindest ich tue das, ich denke, der Großteil meiner Vorstandskollegen auch. Wir unterstützen ein BGE. Wir fordern ein BGE. Wenn er derjenige in NRW war, der das BGE hochgehalten hat, dann werde ich ihm folgen, wenn er das zukünftig nicht mehr tun will, ich bin dabei. Aber auch Menschen mit tollen Idealen können sich zu Arschlöchern stellen und ich möchte mich von Arschlöchern distanzieren können. Und wenn dann tolle Menschen meinen, dass sie bei den Arschlöchern irgendwie unbedingt reden müssen, dann möchte ich trotzdem sagen können, dass das Arschlöcher sind, die daneben ihm stehen. Fertig. Und das ist genau. Und nochmal. Okay. Das ist weder, genau. Weder wollten wir uns, noch haben wir uns von Felix distanziert. Also, es ist eine Chimäre. Das mag aus dem Antrag so herausklingen, aber das, was wir letztlich nach Beschluss gemacht haben, ist keinesfalls eine Distanzierung von Felix oder ähnlich positiven Piraten. Das, ich kann nur wiederholen, bitte lest euch den Blogpost sorgfältig durch. Ja, und das ist genau der Punkt. Wir als Landesvorstand hier in dieser Sitzung, das habe ich auch an vielen anderen Stellen gesagt, als es zum Beispiel um Bündnisunterstützung und sowas ging, wir als Landesvorstand sind bei so einem Antrag gefordert, die mutmaßliche Meinung des kompletten Landesverbandes zu vertreten. Damit geben wir keine Empfehlung auf persönlicher Ebene. Jeder Pirat kann tun und lassen, was er will. Wir müssen nur darauf hinweisen, dass er das als Privatperson tut. Und Felix kann gerne als Privatperson sich für seine Ideale einsetzen, wo immer er möchte. Das ist ihm völlig unbenommen und da sprechen wir auch überhaupt nicht gegen. Wir haben nur gesagt, wir als Landesvorstand sind der Meinung, dass der Landesverband in seiner Gänze mit der gesamten Art dieser Veranstaltung einfach nicht einverstanden ist. Und das ist völlig unabhängig von den von einzelnen propagierten Themen. Also wie zum Beispiel Felix oder ich sag mal, wie Russell auch sagte, natürlich sind wir für Frieden, aber das hat mit dem Antrag nichts zu tun gehabt. Also auch wenn wir jetzt die Anträge nicht angenommen haben, möchte ich tatsächlich den Punkt 4 des zweiten Antrages hier nochmal zur Rede stellen und würde vorschlagen, dass wir an dem Punkt tatsächlich unabhängig vom Antrag arbeiten, vielleicht sogar auf dem kommenden TDPA. Wer den Punkt 4 jetzt nicht vor Augen hat, da geht es darum, im innerparteilichen Diskurs zu erarbeiten, wie wir als Partei mit Meinungsfreiheit, Demonstrationsrecht, Sittenmacht und so weiter künftig umgehen wollen. Aber genau der Punkt zeigt doch das Missverständnis an der Geschichte. Wir versuchen überhaupt niemandem irgendetwas vorzuschreiben. Jeder Pirat ist seinem Gewissen verantwortlich und kann machen, was er will. Und das kritisieren wir auch nicht. Wir stellen zwar in Frage, ob Felix an der richtigen Stelle seine Themen propagiert hat, aber dadurch distanzieren wir uns nicht weder von ihm noch von seinen Themen. Also von daher finde ich diesen Punkt 4 eigentlich nicht diskussionswürdig. Der geht genau am Punkt vorbei. Also ich möchte dem Masch recht geben, dass grundsätzlich dieser Punkt 4 von diesem Antrag losgelöst immer diskussionswürdig ist. Aber mit diesem Antrag zusammengesehen ist es schwierig, das umzusetzen, was du vorgeschlagen hast. Und ich möchte eigentlich ganz gern zum nächsten Antrag wechseln, weil wir haben den gerade eben abgestimmt. Ich würde da gerne noch auch kurz was zu sagen. Ich war ja nicht in der Sitzung dabei. Wenn das okay ist, dann war es das aber, glaube ich, auch zu dem Thema. Ja, Paki, dann äußere dich doch noch ganz kurz. Du hast ja mit den Text verfasst, der veröffentlicht worden ist. Ja, also jetzt die Fehler, die wir gemacht haben, sind, glaube ich, schon angesprochen worden. Da brauche ich nicht weiter gehen. Ich will aber auch nochmal auf das, was Felix da gemacht hat, eingehen und auch was Bruno und die Regula gemacht haben. Wenn man sich als einzelner Pirat auf so eine Veranstaltung begibt, mit Leuten, die schon in dem Vorfeld sehr umstritten waren, dann empfehle ich einfach euch allen, nehmt doch Kontakt mit uns auf oder spricht das in der Vorstandssitzung an und vielleicht möglichst schon 4, 5, 6 Wochen vorher, dass wir dazu eine Diskussion haben, vielleicht auch eine Veranstaltung machen können, dann kann man das bewerben oder eben auch entscheiden, dass wir das nicht bewerben, dann brauchen wir uns nicht großartig distanzieren und sagen, wenn man uns fragt, wir hatten dazu eine Veranstaltung. Wir haben uns dazu schon ausgetauscht, wir sind der Meinung, oder einzelne Leute sind der Meinung, sie wollen da gerne mitmachen, aber der Großteil der Leute ist dagegen. So, wir haben jetzt wieder eine Eskalation. Ich habe versucht, vor 2 Wochen mit Bruno zusammen zusammen das Ganze zu deeskalieren. Das hat nicht so richtig geklappt. Da muss ich dazu sagen, dass die beiden, die Bruno da eingeladen hat, aber auch nicht gerade unbedingt so konstruktiv mit daran gearbeitet haben, dass sich die Kritiker beruhigen ließen. Ich habe mich in der Zwischenzeit auch ein bisschen schlauer gemacht, was die gesamte Thematik angeht, und in dem Umfeld der Leute sind ganz klar, die Israel das Existenzrecht absprechen und das ganz klar auch so verpacken, dass es aussieht wie Kritik an der Politik Israels. Leute, das ist da echt brauchen stark, wir klare echt Kante. Stark. Oxy, verpiss dich. Sorry, aber da sind Leute dabei, die das so sehen, und mit solchen Leuten möchte ich nicht die Bank teilen. Sorry, klare Kante. Das war's, danke. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir gehen zum nächsten Tagesordnungspunkt über. Wir sind dann jetzt in der Zeile 198. Ein Finanzantrag, Beteiligung, Kosten, Flyer für das Leverkusener Bündnis gegen Rechts. Antragsteller ist Miete und die Nummer ist die 150-001. Ist der Miete anwesend? Der Miete ist nicht anwesend. Ich glaube aber, dass wir Unterstützer dabei haben. Braveheart Pirat und André T. stehen im Pad. Sie sind einer von den beiden anwesend. Die waren jetzt auch nicht eingeladen, weil das Ding noch im Umlauf war. Ihr hattet das so fast beschlossen. Ah, okay. Gut, dann lese ich mal eben den Antrag vor. Wir beantragen die Bereitstellung von Finanzmitteln in Höhe von 50 Euro aus dem Konto des virtuellen Kreisverbands Leverkusen. Die Mittel sind zweckgebunden für Anteil Flyer, den Rechten keine Stimme geben, des Leverkusener Bündnis gegen Rechts. Der Antrag liegt ein Stammtischbeschluss zugrunde. Hier ist ein Link im Pad und die Beschreibung dazu. Wir Leverkusener Piraten sind seit 2 Jahren Mitglied im Leverkusener Bündnis gegen Rechts. Dieses Bündnis tritt hier sehr aktiv NRW entgegen, dessen Vorsitzender leider aus Leverkusen kommt und leider hier im Rat sitzt. Das Bündnis nutzt die Flyer, um dort zu flyern, wo die Rechtspopulisten hetzen, entschuldigt, Wahlkampf machen. Auch der Leverkusener Piratenpartei wurden Flyer zur Verfügung gestellt, damit man diese auf Infoständen und gefährdeten Gebieten verflyern kann. Die 50 Euro bezeichnen den Anteil der Piratenpartei Leverkusen an Produktionskosten in Höhe von 658 Euro für 30.000 Flyer. Und das Budget soll sein 50 Euro. Und das ist ein VKV-Antrag eigentlich. Und wir haben bisher nicht dazu, den im Umlauf abzustimmen. Deswegen steht er jetzt hier, richtig? Ja, ich hatte dazu noch eine Nachfrage gestellt. Und die stelle ich wieder. Und deshalb möchte ich den gerne schieben auch. Ich möchte wissen, wenn irgendjemand diesen Flyer verteilt, steht da irgendwas von Piraten drauf oder nicht? Also wenn die 50 Euro für etwas ausgeben wollen, wo überhaupt nicht Piraten draufsteht, bin ich nämlich dagegen. Ansonsten bin ich natürlich dafür. Da gab es also auch dort, wenn ich das kurz sagen darf. Oh, die habe ich gar nicht gelesen. Ja, die kam, glaube ich, heute Morgen oder so. Die Piraten stehen da nicht auf dem Flyer, aber da steht ausschließlich das, der Bündnisname auf dem Flyer. Und da ist irgendwo auch ein Link zu dem Bündnis, wo man dann nachlesen kann, wer das alles unterstützt. Und da stehen natürlich dann auch die Piraten. Aber auf dem Flyer steht wohl nur der Name des Bündnisses. Boah. Also ich finde das ja immer schön, wenn Geld dafür ausgegeben wird, dass einem das Piratenlogo direkt ins Gesicht springt, ne? Na gut, ich dann mal den abstimmen, dann will ich den nicht mehr schieben. Gut, dann würde ich das einfach folgendermaßen abstimmen. Wer spricht dagegen? Das ist niemand, dann ist er angenommen. Dann gehe ich weiter im Pad nach unten. Da kommt jetzt eine Vorlage und dann kommen die Umlaufbeschlüsse. Sind die schon eingesprochen, Marco? Nein, das waren nur 2. Dann spreche ich die eben an. Die Umlaufbeschlüsse seit der letzten Jahrvorsitzung. Einmal Sonstiges betrifft Domains Steinfurt mit der Nummer 148.652 vom 7.8.2015. Antragsteller ist Flow und der Antrag lautet: Lieber Vorstand, folgende Domains: Piratenkreissteinfurt.de, Piratensteinfurt.de, Piratenparteisteinfurt.de und beabsichtige diese zu kündigen. Kurze Frage: Will der Landesverband die Domains übernehmen? Und dann gab es eine Abstimmung bei uns im Umlauf und das Ergebnis war, dass wir die Domain parteisteinfurt.de übernehmen werden. Dafür haben gestimmt Dennis, Marsch, Stahlrabe, Bastel und Packi. Für die anderen gab es keine Mehrheit. Dann gibt es einen Antrag mit der Nummer 150098. Refugees Welcome Buttons für Selm, Kreis Unna vom 16.08.2015. Antragsteller war Heike. Unterstützer waren Janine und Jörg und die beantragen die Bereitstellung von Finanzmitteln in Höhe von 32 aus dem VKV-Kreis. Und die Mittel sind zweckgebunden für 150 Buttons für Selm mit der Aufschrift Keep Calm and Welcome Refugees. Beschreibung zu dem Antrag ist, in Selmborg entsteht eine Notunterkunft für 1000 Flüchtlinge in Form einer Zeltstadt. Die Piraten vor Ort setzen sich für eine gelebte Willkommenskultur ein. Dafür Stahlrabe, Bastel, Paki, Dennis und Ralf. Sonstige Abstimmungen gab es nicht. Ist angenommen. Und dann scrolle ich wieder weiter runter in dem Pad und wieder eine Vorlage und wir kommen zum Punkt Sonstiges. Unter dem Punkt Sonstiges gibt es eine Nummer 19972. Mailadressen im Request Tracker als Spam markieren. Und dahinter steht /UZA. Und der Antragstext lautet, der Vorstand möge beschließen, alle E-Mails von den Domains blablabla dauerhaft nicht zuzustellen und umgehend bei Eingang auf dem Mail-Server zu löschen oder die Mail-Server so zu konfigurieren, dass E-Mails nicht mehr angenommen werden, falls dies technisch ist. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Antrag, der im Umlauf hätte geschlossen werden können. Und gibt es noch Redebedarf zu? Das, der Uzi, aber ich hatte da auch noch einen Vorschlag reingepostet, dass wir versuchen könnten, weil tatsächlich nimmt das nicht überhand, aber ich glaube, wir gewinnen wieder an Relevanz oder wir sind wieder auf dem aufsteigenden Ast, denn wir kriegen tatsächlich sehr viele komische E-Mails. Und dass wir da einige von auf die Spam-Liste setzen können, ich hatte vorgeschlagen, dass wir das monatlich eine Liste machen und dass wir das dann irgendwie der AG Technik schicken, nicht, dass wir sie wegen jedem Scheiß müssen. Uzi, du hast jetzt hier was. Ne, ich bin nur da, falls du irgendwelche Fragen gibt. Okay, dann will ich gerne meine Meinung dazu äußern. Klar, über den Request Tracker kommen etliche Spam-Mails rein. Wenn wir das ernst nehmen würden, dann müssten wir etliche Mailadressen irgendwie in diesen Filter reinsetzen. Und ich bin da ein bisschen paranoia-mäßig unterwegs, weil wenn wir einen Filter einrichten, dann könnten wir gegebenenfalls irgendwann einmal Mails bekommen sollen, die dann von diesem Filter gefangen werden. Aus irgendeinem Grund. Weil der Filter schlecht gepflegt wird, weil in dem Filter Mailadressen landen, die irgendwie da reingerutscht sind. Man weiß es nicht. Irgendwie, wie auch immer. Und ich bin dagegen, irgendwas zu filtern, was im App irgendwie Eingang findet. Und die sind normalerweise, zumindest für uns, so klar erkennbar, da tickt man einmal auf Löschen und dann sind die weg. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwelche Ressourcen frisst. Ich fasse das jetzt mal kürzer. Auch ich bin gegen die Annahme des Antrages, weil ich denke, dass wir nicht sicherstellen können, dass wir False Positives in kurzen Zeitabständen monitoren und gegebenenfalls wieder aus dem Filter rausholen. Also, ihr wisst schon, dass die betreffende Person, die diese E-Mails schickt, E-Mails schickt an hunderte bzw. tausende Empfänger als Empfänger und als CC-Empfänger, darunter ganze Landtagsfraktionen und Ähnliches, und dass das garantiert Spam ist und dass es bei jedem Empfänger, und da sind ja dann auch etliche Kreise in NRW, immer wieder Arbeit verursacht, weil sich überall jemand kurz damit beschäftigen muss und auf den Löschen- oder Spam-Button oder was auch immer klicken muss. Uzi, du hast jetzt davon gesprochen, dass wir wissen, um welche Person es sich handelt. Du beantragst aber, Domains abzulehnen, also die E-Mails von ganzen Domains abzulehnen oder zu filtern, wie auch immer. Ja, weil die Person halt immer von die Domain schickt, beziehungsweise von die haben auch mal gewechselt irgendwann zwischendurch, also ja. Also das sind verschiedene Absender von dieser Domain. Da ist teilweise auch ein ziemlich heftiges Mail aufgekommen. Da sind irgendwie einzelne Mails, die jede Woche kommen und dann in dreifacher Ausführung an Verwaltung, Schatzmeister und Vorstand. Und das ballert uns da echt zu. Hallo. ich glaube, ich bin der Ansprechpartner für den Landesverband. Ich bin auch lustigerweise die IT, die sich da gerade drum kümmert. Ich habe erhebliche Probleme, diese E-Mail-Adresse aus unserem Server zu killen. Das heißt, ich könnte ganz gut Hilfe gebrauchen, was das angeht. Ich möchte nur so viel sagen, die E-Mail-Adresse ist aus unserem Server komplett gekillt, existiert in der Datenbank nicht mehr, existiert als V-Mail-Ordner nicht mehr und sie versendet trotz alledem noch E-Mails. Ich verstehe es einfach nicht. Also ich bleibe jetzt noch hier. Ich brauche echt Hilfe, was es angeht. Das ist mittlerweile die dritte Mail. Help me, danke. Ich bin jetzt nicht sicher, was der Zusammenhang ist. Habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Also. Na, ihr redet doch von Spam-Mails, oder? Und wenn ihr an meinen Kürzel guckt, LSA, dann bin ich auf jeden Fall eine Adresse für Spam-Mail aus Richtung Telekom. Nein, es geht nicht um den Versand von Spam von Infrastruktur der Partei, sondern es geht um Spam, der bei uns landet als Partei. Huch. Verzeihung, darf ich ganz kurz? Grumpy. Hi, ich bin der Grumpy und ich meine, ich habe vor über 10 Jahren bereits für Spam Assassin sehr... Ich bin ein Ex-Ninja. Und wenn es um Regex geht in Bezug auf Spam-Eingang, bin ich gerne behilflich. Ich kann nur empfehlen, sofort, wenn wir selber überlegen, eine solche Liste einzuführen, wogegen ich überhaupt nichts habe, diese halt genauso öffentlich zu machen, wie sie Bauhaus seit Jahrzehnten öffentlich macht. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, das heißt also, wenn wir Leute blocken, oder Domains blocken, dann machen wir das öffentlich, indem wir auch sagen, das ist die Liste von den Domains, die wir blocken. Wenn du ein Problem hast, ruf uns an, wie auch immer, damit wir darüber reden können, ob wir euch wieder reinnehmen. Und was den Versand angeht, das habe ich gerade zum ersten Mal gehört von LSA im Hintergrund, Team Telekom, das kann ich auch nachvollziehen. Schickt mir ein paar Protokollausschnitte, mein Name ist relativ bekannt. Ich sitze auch im Landtag. Ich gucke da gerne mal drüber, wenn ich die Zeit finde. Ich habe die Zeit eigentlich nicht, weil das gilt es abzuschalten. Da bin ich auch gerne mit dabei. Rein technisch betrachtet, wir haben 2015 und wir reden von einem Protokoll, was 1977 existiert. Und genau so ein Bullshit müssen wir von vornherein ganz öffentlich, ganz offensiv entgegenstehen. Vielen Dank. Bei Grumpy hört sich selbst das Spam verhindern schon wie ein Politikum an. Wer macht denn in der, wer betreut denn, ist jemand die Technik da, der den Mail-Server betreut? Also wer zum Beispiel Dennard? Der ist noch nicht da. Ich schreib den mal an. Also ich weiß halt nur, der Lennart hat halt lapidar gesagt, ja, kein Problem. Ja. Soweit ich weiß, sitzen auch in der AG Technik Leute, die unter anderem im Landtag tätig sind. Also die könnten sich auch ganz kurz an mich wenden, wenn sie halt, um jetzt hier Formalismen zu vermeiden, einfach direkt auf mich zukommen könnten. Ja, aber hier sind wir wieder beim Mailfang, nicht beim Versand, Grumpy. Sowohl als auch. Okay. Das ist jetzt irgendwie unter Sonstiges ein Antrag geworden, ne? Da sind jetzt ein paar Redebeiträge zu eingeführt. Sollen wir darüber abstimmen? Können wir den Antrag nochmal umformulieren, dass es wirklich um eine Domain handelt und nicht um Domains XXX? Dann würde ich sukzesshalber vorschlagen, dass wir das im Request-Tracker, im UB, im Umlaufbeschluss umformulieren und dann gegebenenfalls abstimmen. Ursprünglich war es ja auch nur eine Domain, aber das ist ja ausgeXt worden. Es geht nämlich nicht um die Domain X oder um irgendwelche, das ist keine Wildcard, Leute, sondern es geht einfach darum, dass wir einen Scheißendeffekt bauen. Die Sache mit, die Grumpy gerade angeregt hat, dass man sowas tatsächlich öffentlich machen könnte, finde ich ganz sympathisch. Ja, man könnte alternativ natürlich auch einmal diesen Domaininhaber anschreiben und ihnen das mitteilen oder so. Also wir können das natürlich auch so machen wie Google dass wir einfach eine Blacklist öffentlich führen von Domains, die wir nicht mehr empfangen wollen. Und dass dann halt diese Domains irgendwo öffentlich gelistet werden. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie zielführend ist. Mein Vorschlag wäre, dass wir uns jetzt nicht unbedingt in dieser Sitzung nochmal um diesen Antrag kümmern und den vielleicht sauberer formulieren und dann im Umlaufbeschluss oder aber bei der nächsten Sitzung abstimmen. Plus eins. Gibt es da Gegenrede zu? Das ist nicht da, dann machen wir das so. Dann kämen wir zum Tagesordnungspunkt und da gibt es keinen mehr. Ich frage nochmal in die Runde, ob jemand irgendetwas unter Sonstiges noch zum Besten geben möchte. Gerne auch natürlich an die Zuhörer gerichtet, die vielleicht irgendwas loswerden möchten. Wenn ihr was loswerden wollt, dann wäre jetzt euer Zeitpunkt, nach oben in den Sprechenraum zu kommen und euer Thema anzusprechen. Ich hätte noch was zu sagen. Ist jetzt gerade keiner im Sprechenraum. Oder doch Grumpy. Ja, dann erst der Grumpy. Sagen, Grumpy? Dann erst der Grumpy bitte und dann der Paki. Herr Vorsitzender, falls ich darf. Bitte, bitte, immer vor. Habt ihr schon den Werbeblock für den 29.08. geführt? Jo. Dann bin ich wieder weg. Das war Moni eben. Das war der Aktionstag Flehe. Und die Schiffstour Witten. Genau, und die Schiffstour in Witten. Ich habe auch noch einen Werbeblock. Verzeihung, ich komme aus Köln. Freiheit statt Angst in Köln, die Tour. Nur so ganz nebenbei, stoppt die Vorratsdatenspeicherung, egal ob die Aktion geklappt hat oder nicht. Am 29.08. findet in Köln die Freiheit statt Angst Demonstration statt. Und wer immer halt nicht immobil sein sollte, wird doch bitte gebeten, nach Köln zu kommen. Für die Demo gegen Vorratsdatenspeicherung. Das fände ich schon nicht ganz so unwichtig. Ich trage das mal oben zu den Terminen ein, ne? Veranstaltungsauswahl galore. Genau, danke Grumpy dafür und ich möchte dann auch darauf hinweisen, dass die anderen, in Anführungszeichen, Bürgermeisterkandidaten, also die jetzt nicht zum Beispiel bei der Schiffstour Witten mitfahren, auch Infostände haben. Die Sandra Lörsch steht in Krefel den ganzen Tag auf einem größeren Infostand. Die machen da richtig, die bringen da richtig was an den Start. Die drei anderen Bürgermeisterkandidaten werden das sicherlich auch tun. Da kann ich jetzt aber keine konkreten Informationen zu sagen. Dann kurz noch als Nachgang. Die Fraktion wird übrigens auch vertreten sein. Ich selber werde auch gerne am Infostand und auch bei der Demo ansprechbar sein. Wer mir schon immer Dinge sagen wollte, die ich noch niemals hören wollte. Ich bin zugegen und ich habe offene Ohren. Ja, vielen Dank, Grumpy. Die Hermi ist nochmal hier reingekommen. Hermi, bitteschön. Ja, guten Abend von mir. Ich wollte noch kurz was zu Grumpy sagen. Und zwar, eure freundliche Mitgliederverwaltung des Bundesverbandes bietet ja auch jederzeit gerne Rundmails an Mitglieder an. Wenn irgendjemand einen Text hat, den er gerne als Aktionsmail an etwa knapp über 4000 Empfänger schicken will zu einer Veranstaltung Freiheit statt Angst oder ähnliches, dann bitte einfach Text an mich und dann schicken wir das raus. Yay. Ja, vielen Dank, Hermi, für den Hinweis. Nehmen wir natürlich alle gerne an. Der Grumpy ist nochmal zurückgekommen. Vielen Dank, Hermi, und genau das wird dann morgen auf dem Schreibtisch landen. Dankeschön. Yay! Grumpy, ich möchte dich bitten, da abzuwarten, bis wir uns eventuell Samstag abstimmen können. Das auch gerne sowieso. So, und das Schlusswort für heute Abend hat dann der Paki. Jo, ein Termin ist noch so ein bisschen untergegangen. Zwar, das ist der 30.08. Das ist dann nächste Woche der Sonntag. Wie ihr wisst, haben wir da einen wunderschönen Tag der politischen Arbeit in Köln und wenn man sich die Seite der TDPA-Themen anguckt, dann würde ich mal sagen, fehlt da noch ein bisschen was, wenn wir einigermaßen füllig mit dem Wahlprogramm anfangen wollen. Wir haben das Thema Menschenrechte der Kinder, wir haben Gesundheit, Pflege, Inklusion, Mobilität, Bildung und noch einen Slot How-to-Programmanträge. Ich bin mir sicher, weil hier mal wieder viel auch über politische Themen und deren Gewichtung in der Landespolitik diskutiert wird und ganz viele Leute auf Barrikaden gehen, wenn ihr Thema zu kurz kommt, dass ihr da die Möglichkeit habt, Mitstreiter und auch Sympathisanten für euer Themenbereich findet. und das eben auch ja durch den Landesverband unterstützt halt eben erarbeiten könnt, damit das mit ins Wahlprogramm für die Landtagswahl 2017 sich einfindet. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn das Wiki dahingehend noch stärker frequentiert wird, weil bisher sind nur die Themen vorschlagenden Personen drin. Es wäre aber super, und das meine ich wirklich ernst, Leute, wenn ihr euch da mal selber drunter schreibt, dass man weiß, wo gibt's Interesse, ja? Dann wissen nämlich andere wiederum, okay, da brauche ich keinen neuen Slot machen, da sind ja schon 20 Leute bei, weiß ich nicht, Mobilität oder so. In der Regel sind 100 Leute ungefähr da, das verteilt sich das. Vielleicht ist ja auch die Möglichkeit, dass ihr ein Thema habt, was euch auf dem Herzen liegt, was euch auf den Fingernägeln brennt, wo ihr sagt, ey, das wäre ein geiler Scheiß, aber ich kann's nicht. Vielleicht finden wir ja jemanden, der dann dazu was macht. Dann schreibt euch doch da rein und sagt, wie wäre es denn mit dem und dem Thema? So, ich hätte Bock, daran teilzunehmen, wenn es das geben würde. Die Seite, die muss irgendwie ein bisschen brummen, weil sonst sehe ich keinen Sinn darin, noch weiter Tag der politischen Arbeit zu schalten. Also, ne, das ist keine Socializing-Veranstaltung. Dafür haben wir irgendwie andere Veranstaltungen. Insofern, bitte haut rein. Dankeschön. Also, was der Paki sagt, kann ich natürlich nur unterstreichen. Wenn ihr nicht wollt, dass wir in kleinen Grüppchen, in Klüngelgrüppchen, da irgendwie unser Programm für die nächsten LPTs vorbereiten, dann beteiligt euch doch einfach und bringt eure Ideen ein. Ansonsten bekommt ihr vorgesetzt, euch vielleicht irgendwie gegen den Strich gehen. Das ist natürlich jetzt ironisch gemeint. Macht doch einfach mit und ihr habt die Gelegenheit, ihr habt die Möglichkeit, hier bei den Piraten an den Anträgen mitzuwirken. Nutzt das doch einfach mal und sprecht vor allem auch Leute an, die Kenntnis von den Themen habt, die euch interessiert. Und dann machen wir da vernünftige Texte raus, die wir uns ins Programm schreiben. Ja. So ist das nämlich alles mal losgegangen mit uns. Wir haben einfach Menschen gefragt, wie würdet ihr das tun, und dann kamen die erst zusammen. Und das war so 2008, 2009, 2010. Da haben sich viele Menschen einfach so in Pads zusammengefunden und haben Texte verfasst, die dann irgendwann auf Landesparteitagen und Bundesparteitagen als Anträge gelandet sind. Und die waren richtig klasse. Und das sollten wir ruhig so weitermachen. Wir brauchen irgendwie keine kleinen Grüppchen, die irgendwas ausbaldobern und irgendwie Mehrheiten suchen. Wir brauchen Vorschläge, für die wir dann im Vorfeld zu Parteitagen Mehrheiten finden, die dann in die TO finden, und dann werden die abgestimmt. So funktioniert das mit der Politik. Danke, Wastel. Was ich noch ergänzen möchte, es wird auch immer mal wieder gerne die Fraktion kritisiert. Jetzt muss ich aber feststellen, dass der Hauptteil der Leute, die da Themen vorschlagen, aus der Fraktion kommen, also beschwert euch nachher nicht. Ein anderer Punkt ist, den ich auch sehr wichtig finde, wir haben ganz viele kommunale Mandatsträger, und die Politik auf kommunaler Ebene ist zumindest meine Erfahrung, beschwert sich relativ häufig über die Landespolitik, weil irgendwas nicht funktioniert, weil die irgendwie nicht den Überblick haben, was in den Kommunen eigentlich gebraucht wird und so weiter. Wenn ihr kommunal tätig seid, doch einfach mal in eure Protokolle rein, wo das Thema Landespolitik euch auf den Sack gegangen ist, und dann überlegt euch, was könnte man da ändern und inwieweit könnte man das nicht vielleicht in einen Programmpunkt gießen. Aber das ist genau ein Punkt, Paki, den ich mit dem Toso oftmals angesprochen habe und der jetzt in dem letzten kommunalpolitischen Vernetzungstreffen endlich dazu geführt hat, dass es auch einen Back-Channel gibt, also aus zum Landtag hin. Die ersten Veranstaltungen waren ja so informativer Natur. Die letzte Veranstaltung hat endlich dazu beigetragen, dass auch mal aus den Kommunen zu den Leuten im Landesverband, der Landtagsfraktion informiert wurde. Und das müssen wir stärken, das müssen wir mehr machen, damit genau die Beschwerdepunkte keine Grundlage mehr haben. Ja, ist richtig. Was auch noch dazu kommt, wir haben ja schon ein Programm. Man könnte auch einfach, wenn ihr jetzt noch keine Ideen habt, einfach mal ins Programm gucken und sagen, was steht denn da? Das finde ich aber doof, das finde ich aber komisch, ich stelle mal zur Diskussion, das muss irgendwie besser werden oder das muss raus oder was auch immer. Also einfach so als Anregung könnt ihr mal mitnehmen. Okay, ja, ein schönes Schlusswort, finde ich. Dann sind wir jetzt am Ende unserer Tagesordnung. Bei Sprech ist noch mal der Grumpy reingekommen. Grumpy, bitte. Vielen Dank, Wastel. Das, was der Masch gesagt hat von der letzten Fra-Lafo-Klausur, großartig, wenn wir da halt den Rückkanal haben. Das ist genau der Punkt, wo wir ja immer gesagt haben, das brauchen wir als Fraktion. Und zum anderen, was die PA angeht, Paki das auch gerade so formuliert hat, die Themen, die da stehen, sind im Augenblick, ich würde sagen, Arbeitstitel. Mehr Leute lockt nach dem Motto, die Leute, die etwas mehr Einblick oder mehr Wissen haben könnten über parlamentarische Abläufe, also wie zum Fick entstehen überhaupt Anträge. Da könnte ich auch noch gerne einen separaten Slot machen, anbieten, das kann ich auch gerne im Pad eintragen. Das ist sehr, sehr schwierig. Das Irre ist, wir brauchen die Leute, denn der TDP PA ist genau der Punkt, wo wir überlegen, gemeinsam im Echtleben, wie wir überhaupt politisch nach außen auftreten wollen, mit welchen Themen, mit welchen Ideen, so skurril sie sein mögen. Und von daher, mir ist es total wichtig, dass so viele Leute wie möglich aus der Basis, aus allen AGs, AKs, SGs, was auch immer, Bund, Land, Hustensaft, KV, VKV, halt einfach in Nordrhein-Westfalen aufschlägt, damit wir gucken können und auseinanderdröseln können, was hier in NRW, Nordrhein-Westfalen, das vergessen viele Piraten übrigens, wir überhaupt anschieben können. Und wer dabei Hilfe braucht, der möge sich gerne melden. Da bin ich auch gerne behilflich und lasst uns das beim TDPA separat abhandeln. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Grumpy. Nochmal der letzte Aufruf. Gibt es noch irgendwelche Sachen, die wir jetzt hier oder sonstiges ansprechen sollen. Ansonsten würde ich nämlich jetzt die Sitzung schließen. Wer möchte das Schlusswort jetzt haben? Bitte was? Wer möchte jetzt das allerletzte Schlusswort haben? Wie seit 5 Minuten angekündigt. Ja, genau. Ich möchte jetzt das allerletzte Schlusswort haben. Ich zähle mal runter, so in Gedanken von 10, 9, 8. 0. Dann bedanke ich mich doch für eure Aufmerksamkeit heute bei der Sitzung. Fand es schön, dass wir so zahlreich hier zusammengekommen sind. Es ist jetzt 22.29 Uhr und die Vorstandssitzung ist beöffnet. Ist geschlossen. Ich fand es einigermaßen konstruktiv, auch wenn wir nicht allen es recht machen konnten. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ciao. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.